um ihm die Waffen zu rauben. Da hagelten troische Speere, hell aufblitzende Scharfe, und viele fing da sein Schild auf. Anstemmend mit der Ferse zog er die eherne Lanze aus dem Leichnam heraus. Doch die anderen prangenden Waffen konnte er nicht, von Geschossen bedrängt, ihm ziehen von den Schultern, und ihn erschreckte die starke Umzingelung durch mutvolle Troer, welche so zahlreich und tüchtig mit Lanzen gegen ihn standen, die ihn, so groß er auch war und so stark und so voll stolzen Mutes, weg von sich stießen. Er aber wankte und musste da weichen. Also mühten diese sich ab in der wuchtigen Feldschlacht. Aber Tlepolemos, den Herakliden, den starken und großen, trieb auf den göttergleichen Sarpedon das mächtige Schicksal, als die los aufeinander marschierenden jetzt sich genähert, einer des Wolkenballers Zeus Sohn, der andere sein Enkel, sprach Tlepolemos ihn als erster an mit den Worten: »Sarpedon, du der Lykier Berater, was brauchtest hierher, du, nur um dich zu ducken, zu kommen, im Kampf unerfahren? Sagen sie, Sohn des Zeus seiest du, des Trägers der Ägis? Lügen sie, kommst du bei weitem doch nicht gleich jenen Männern, welche dem Zeus entstammten zur Zeit der früheren Menschen? Aber von anderer Art sei Herakles, der Gewaltge heißt es gewesen, mein Vater, der zähe und löwenbeherzte, der einst hierher kam um der Pferde Laomedons willen, mit allein 6 Schiffen und mit noch weniger Männern, und doch Ilios Stadt zerstörte, die Straßen verwaiste. Du aber bist ein Feigling, es sterben hinweg dir die Mannen, und bestimmt wirst du, denk ich, den Troern kein Schutz sein, her aus Lykien gekommen, selbst dann nicht, wenn du sehr stark bist, sondern von mir bezwungen des Hades-Tore durchschreiten.« Ihm antwortete drauf Sarpedon, der Führer der Lykier: »Ja, Tlepolemos, jener vernichtete Troja die Heilge durch des erlauchten Helden Laomedon schändliche Torheit, der ihn, der Gutes ihm tat, mit bösen Worten beschimpfte und ihm die Pferde nicht gab, deren wegen er weit hergekommen. Dir aber, sage ich, wird hier der Tod und das schwarze Verhängnis durch mich bereitet werden. Von meiner Lanze bezwungen gibst du mir Ruhm und die Seele dem Hades, dem Pferdeberühmten.« Also sprach Sarpedon, und hoch die eschene Lanze hob Tlepolemos da, und die langen Speere von beiden flogen zugleich aus den Händen. Es traf Sarpedon seinen Gegner mitten im Hals, und durch fuhr die schmerzhafte Spitze, und dem umhüllte finstere Nacht das Licht seiner Augen. Aber Tlepolemos hatte mit langer Lanze den linken Schenkel getroffen, und streifend den Knochen fuhr gierig die Spitze ganz hindurch, doch noch wehrte der Vater ihm ab das Verderben. Sarpedon, den Gottgleichen, trugen die edlen Gefährten aus dem Gefecht, jedoch ihn beschwerte die mächtige Lanze, nachgeschleift im Staub. Das freilich beachtete keiner, ihm, dass er gehen könnte, den Speer aus dem Schenkel zu ziehen, hatten sie es doch sehr eilig, mit ihm so mühvoll beschäftigt. Auch den Tlepolemos trugen die gutgeschienten Achaier drüben aus dem Gefecht. Das bemerkte der edle Odysseus, dessen Mut so verwegen und heftig stürmte das Herz ihm. Er überlegte darauf in seinem Verstand und im Herzen, ob er noch weiter des Zeus, des laut donnernden Sohn, sollt verfolgen, oder ob er noch vielen der Lykier nehme das Leben. Doch nicht war es vom Schicksal bestimmt, dem stolzen Odysseus, Zeus gewaltigen Sohn mit dem scharfen Erz zu erstechen. Drum auf die Menge der Lykier lenkte die Wut ihm Athene. Keuranos tötete er, Alastor und den Chromios, Alkandros, Halios auch, sowie Prytanis und den Noemon. Weitere Lykier hätte der edle Odysseus getötet, hätt es nicht scharf bemerkt der große helmschüttelnde Hektor. Durch die Vorkämpfer schritt er, mit funkelndem Erze gewappnet, Schrecken den Danaern bringend. Da freute sich, als er herankam, Sarpedon des Zeus Sohn und sprach die klagenden Worte: Priamos Sohn, lass mich hier nicht zur Beute den Danaern liegen, sondern leiste mir Hilfe, dann mag mir auch weichen das Leben dort in eurer Stadt, da es mir nun einmal versagt ist, wieder nach Hause zu ziehen ins teure Land meiner Väter, um meine liebe Frau und den kleinen Sohn zu erfreuen. Sprach es, doch nichts erwiderte Hektor, der Schüttler des Helmes, sondern er stürmte vorbei voll wilder Begier, die Achaier schnellstens zurückzudrängen und vielen das Leben zu nehmen. Sarpedon, den Gottgleichen, legten die edlen Gefährten nun unter Zeus, des Trägers der Ägis, herrliche Eiche. Ihm aus dem Schenkel riss heraus die eschene Lanze dann der starke Pelagon, der war ihm ein lieber Gefährte. Da entwich ihm der Atem, und über den Augen lag Dunkel. Doch kam er wieder zu sich, des rings anhauchenden Nordwinds Wehen belebte die Lebenskraft, die zu Tode erschöpfte. Nun von Ares bedrängt und dem Erz gewappneten Hektor wandten sich die Argeier nicht hin zu den Schiffen, den Schwarzen, noch wagten sie einen Vorstoß, sondern immer nach hinten wichen sie, als sie erfuhren, dass Ares unter den Troern. Wen hat da als Ersten und wen als Letzten getötet Hektor, des Priamos Sohn und der erzgepanzerte Ares? Teutras, den Gottgleichen, drauf den Rossepeitscher Orestes und Eunomaos und Aetoliens Krieger, den Trechos, Helenos, Eunops Sohn und Orespios, schillernd im Leibgurt, der in Hyle wohnte und sehr erpicht war auf Reichtum, an den Ufern des Keupais-Sees, und neben ihm wohnten andere Boioter, die überaus fette Fluren besaßen. Als nun Hera, die Göttin, weißarmig diese erblickte, wie sie die Argeier zerschlugen in tobender Feldschlacht, sprach sie sogleich zu Athene gewandt die gefiederten Worte: »Nein, doch Atrytone, des ägistragenden Zeus-Kind, wirklich, umsonst gaben wir Menelaos ab, das Versprechen heimzukehren, nachdem er Ilios Mauern zertrümmert, wenn wir weiter so rasen lassen den tödlichen Ares. Aber auf denn, entsinnen auch wir uns des stürmischen Kampfgeists.« Sprach's, und Athene nickte, die funkeläugige Göttin. Jene ging hin und schirrte die Pferde mit goldenem Stirnband, Hera, die würdige Göttin, die Tochter des mächtigen Kronos. Hebe machte am Wagen rasch fest die gerundeten Räder, eherne, mit 8 Speichen um die eiserne Achse, golden jedoch ist ihr Radkranz und unvergänglich. Darüber sind die ehernen Felgen gefügt, ein Wunder zu schauen. Silbern sind auf beiden Seiten sich drehend die Narben, aber der Wagenstuhl ist mit Riemen aus Gold und aus Silber fest durchspannt, und daran sind 2 rings umlaufende Wände. Von ihm aus geht die silberne Deichsel. Am äußersten Ende band sie fest das goldene Joch, das schöne, und hängte schöne goldene Gurte ein. Unters Joch aber führte Hera die schnellen Pferde, begierig nach Streit und nach Schlachtruf. Aber Athene, die Tochter des Zeus, des Trägers der Ägis, ließ das schmiegsame, bunte Gewand auf der Schwelle des Vaters sinken, welches sie eigenhändig kunstvoll gefertigt, schlüpfte ins Panzerhemd des wolkenballenden Zeus dann, rüstete sich mit den Waffen zum Kampf, dem Bringer der Tränen, und warf um die Schultern die reich mit Quasten besetzte furchtbare Ägis, die rings umzogen von Phorbos dem Schrecken. Drauf ist der Streit, die Abwehr und der schaurige Ansturm, drauf auch das Haupt der Gorgo, des entsetzlichen Monsters, furchtbar und grässlich, das Zeichen des Zeus, des Trägers der Ägis, setzte aufs Haupt dann den doppelbügligen Helm mit vier Buckeln, ganz aus Gold, verziert mit den Kämpfern von 100 Städten. Und sie bestieg den flammenden Wagen und fasste die Lanze, wuchtig und groß und fest, mit der sie die Reihen der Helden, denen sie zürnt, bezwingt, die Tochter des mächtigen Vaters. Hera aber berührte schnell mit der Geißel die Pferde, und es knarrten die Tore des Himmels von selbst, die die Horen hüteten, denen's im Himmel obliegt, wie auf dem Olympos, bald die dicht hüllende Wolke zu öffnen, bald sie zu schließen. Doch nun lenkten hindurch sie die stachelgetriebenen Pferde, und sie fanden Kronion, der abseits der anderen Götter saß auf der höchsten Spitze des gipfelreichen Olympos. Dort hielt Hera die Pferde an, die Göttin mit weißen Armen, und fragte Zeus, den Höchsten, sich an ihn wendend: »Vater Zeus, bringt Ares mordlos dich denn nicht in Rage? Ein wie großes und tüchtiges Volk er verdirbt, der Achaier, nur so drauf los, nicht ordnungsgemäß, mir zum Schmerz. Doch behaglich freuen sich Kypris darob und der silberbogene Apollon, die diesen Irren aufhetzt, der keinerlei Recht kennt. Vater Zeus, ob du mir wohl zürntest, wenn ich dem Ares schmählich Prügel verpasste und weg aus dem Schlachtfeld ihn jagte?« Ihr antwortete Zeus, der Wolkenballer, und sagte: »Auf denn! Setz auf ihn an, Athene, die Herrin der Beute, pflegt sie am meisten doch, ihm schlimme Leiden zu schaffen.« Sprach es, und willig gehorchte Hera, die Göttin mit weißen Armen, und peitschte die Pferde. Dahin preschten diese voll Eifer mitten zwischen der Erde und dem Himmel voll Sternen. Wie weit ein Mann in die diesige Ferne sieht mit den Augen, welcher von seinem Ausguck aus übers weinfarbene Meer blickt, so weit sprangen der Göttinnen Pferde mit schnaubendem Haupte. Als sie Troja erreicht und die beiden strömenden Flüsse, wo der Simois und der Skamandros die Fluten vereinen, hemmte Hera, die Göttin, die weißernden Armen, die Pferde, löste sie dann vom Wagen und goss um sie dichten Nebel. Ihnen ließ der Simois Ambrosia sprießen zum Grasen. Die aber gingen, schüchternen Tauben im Trippeln vergleichbar, beide heiß darauf, den Männern von Argos zu helfen. Als sie nun dorthin gelangten, wo die meisten und besten standhielten, um Diomedes, des Pferdebändigers Stärke, eng um ihn gedrängt, gleich Rohfleisch verzehrenden Löwen oder gleich wilden Keilern, deren Kraft nicht gering ist, hielt Hera an und schrie, die Göttin, die weiß an den Armen, Stentor, dem Stolzen gleichend, dem Mann mit der ehernen Stimme, der so laut wie 50 andere zu rufen gewohnt war: »Schmach euch, Argäer, ihr feigen Säcke, an Aussehen so blendend! Nie, solange Achilleus, der Göttliche, noch in die Schlacht kam, wagten die Troer heraus sich vor die dardanischen Tore, denn sie erfüllte Furcht vor seiner wuchtigen Lanze. Jetzt aber kämpfen sie fern von der Stadt bei den bauchigen Schiffen.« So sprach sie und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Aber zu Tydeus Sohn eilte jetzt die Göttin Athene funkeläugig. Sie fand den Herrscher bei Pferden und Wagen, wie er die Wunde kühlte, die Pandaros Pfeil ihm geschlagen. Denn es quälte der Schweiß ihn unter dem Tragband, dem Breiten des ringsschützenden Schildes. Vor Schmerz erschlaffte der Arm ihm. Hoch hielt er nun den Riemen und wischte das schwärzliche Blut ab. Und die Göttin fasste das Joch der Pferde und sagte: »Wahrlich, Nur wenig gleicht ihm der Sohn, den Tydeus sich zeugte. Tydeus, wisse, war klein von Gestalt, nur aber ein Kämpfer, damals sogar, als ich ihm verboten hatte zu kämpfen und sich hervorzutun, als gesondert von den Achaiern er als Bote nach Theben kam unter viele Kadmeer, da hielt ich ihn an, ganz ruhig in den Hallen zu speisen. Doch er bewies seinen starken Mut genauso wie früher, forderte Thebens Jugend heraus und siegte in allem, spielend, weil ich selbst ihm so wirksam Beistand gewährte. Dir aber steh ich wahrhaftig zur Seite und schütze dich hilfreich, und ich rufe dich ernstlich auf, mit den Troern zu kämpfen. Doch dir steckt die Ermattung vom stürmischen Kampf in den Gliedern, oder dich lähmt feige Furcht. Dann bist du gewiss nicht des Tydeus echter Spross, der des Oinos Sohn des feurigen Kämpfers. Zu ihr sprach nun erwidernd Diomedes der Starke: Ich erkenne dich, Göttin, des Zeus Kind, des Trägers der Ägis. Drum sage gerne ich dir das Wort und will's nicht verhehlen. Nicht lähmt mich feige Furcht und hemmt mich irgendwie Unlust, sondern noch denk ich an diese Weisungen, die du mir auftrugst. Niemals kämpfend den seligen Göttern entgegenzutreten, allen den andern. Doch wenn die Tochter des Zeus, Aphrodite, käm in den Kampf, die sollt ich mit scharfen Erz dann verwunden. Deshalb weiche ich selbst jetzt zurück und hab auch den andern Männern von Argos befohlen, sich hier um mich alle zu sammeln, denn ich erkenne den Ares, wie er durch die Schlacht hingebietet. Ihm gab zur Antwort Athene, die funkeläugige Göttin: Tydeus Sohn, Diomedes, du meinem Herzen so lieber. Weder fürchte du deshalb den Ares noch einen andern der unsterblichen Götter, so wirksam gewähr ich dir Beistand. Auf denn, lenke auf Ares sofort die einhufgen Pferde, schlage ihn ganz aus der Nähe und scheu nicht den stürmenden Ares, diesen tobenden, wetterwendischen Ausbund an Unheil, der erst vor kurzem mir und Hera zum Schein hat versprochen, gegen die Troer zu kämpfen und beizustehen den Argeiern. Jetzt aber steht er auf Seiten der Troer, die andern vergisst er. Sprach es und stieß vom Gespann den Sthenelos nieder zu Boden, ihn nach hinten ziehend, und gleich sprang dieser herunter. Sie, die Göttin, von Kampflust durchdrungen, stieg nun auf den Wagen neben den edlen Tydiden. Laut ächzte die eichene Achse unterm Gewicht des tapfersten Manns und der furchtbaren Göttin, und sie ergriff die Geißel und Zügel, Pallas Athene. Gleich lenkte sie auf Ares hin die einhufgen Pferde, ja, der zog grad die Rüstung ab dem riesigen Periphas, dem weitbesten Aitoler, Orchesis glänzendem Sohne. Dem zog der blutige Ares ab seine Rüstung, doch Pallas schlüpfte in Hades Kappe, dass nicht sie, der wuchtige Ares, sähe, wie Ares, der Mörder, nun Diomedes erblickte. Ja, da ließ er den ungeheuren Periphas dort liegen, wo er zuerst ihn getötet und ihm das Leben genommen, eilte dann auf Diomedes zu, den Rossebezähmer. Als die los aufeinander marschierenden jetzt sich genähert, da stieß Ares zuerst übers Joch und die Zügel der Pferde zu mit der ehernen Lanze, voll Gier, ihm das Leben zu nehmen. Doch es ergriff sie Athene, die Göttin, mit funkelnden Augen, stieß sie, dass unter dem Wagenstuhl sie ganz unnütz vorbeischoss. Aber als zweiter stürmte an Diomedes, der tüchtige Rufer, mit eherner Lanze, die drückte Pallas Athene ihm in den Unterleib, wo gegürtet er war mit dem Leibschurz. Dorthin traf sie den Gott und riss ihm die prächtige Haut auf, zog dann die Lanze zurück. Da brüllte der eherne Ares derart gellend, wie wenn 9000 oder 10000 Männer aufschreien im Krieg, die grad hitzig die Feldschlacht eröffnen. Und es ergriff sie ein Zittern, all die Achaier und Troer voller Entsetzen, so laut brüllte Ares im Kampf unersättlich. Wie eine dunkle Säule aus Luft erscheint aus den Wolken, wenn nach Hitze ein Wind, ein misslich wehender, aufkommt, so erschien Tydeus Sohn Diomedes, der eherne Ares, wie er mit Wolken zusammen zum breiten Himmel emporfuhr. Und schnell kam er zum Göttersitz, dem steilen Olympos, setzte sich nieder bei Zeus, dem Kroniden, bekümmert im Herzen, zeigte das göttliche Blut, das aus der Wunde herabfloß, und wehklagend sprach er zu ihm die gefiederten Worte: »Vater Zeus, empört's dich denn nicht, siehst du solche Gewalttat? Immer müssen wir Götter die schaurigsten Dinge erdulden, einer nach Willen des andern, wenn Gunst wir den Menschen erweisen. Mit dir hadern wir alle. Du zeugtest die hirnlose Jungfrau, die Verruchte, die stets nur frevle Taten im Sinn hat, denn alle anderen Götter, so viele da sind im Olympos, folgen gehorsam dir, und wir fügen uns jeder ergeben. Die aber stellst du nie in den Senkel mit Wort oder Taten. Nein, du lässt sie, bist Vater du doch dieser heillosen Tochter. Die hat jetzt des Tydeus trotzigen Sohn Diomedes aufgehetzt zu Rasen gegen unsterbliche Götter. Kypris hat er zuerst die Hand verletzt an der Wurzel, aber dann stürmte er auf mich selbst zu, gleich einem Daimon. Aber mich trugen davon die schnellen Füße, sonst hätt ich lange dort Schmerzen ertragen im grässlichen Haufen der Leichen, oder ich lebte noch weiter von Schlägen des Erzes entkräftet. Finsteren Blicks, sagte Zeus da zu ihm, der Baller der Wolken: Nicht, du Wetterwendischer, sitze bei mir hier und winsle. Der Verhaßteste bist du mir, der olympischen Götter, hast du doch immer nur Lust an Hader, an Kriegen und Schlachten. Unerträglich der Streitdrang der Mutter, nicht zu bezähmen, Heras, die auch ich mit Worten nur mühsam bezwinge. Drum glaub ich, sie ist's, die dir eingebrockt diese Leiden, aber gewiss nicht lang mehr ertrag ich's, dass Schmerzen dich quälen, denn du bist meines Geschlechts, und mir gebar dich die Mutter. Hätte ein anderer Gott dich gezeugt zu solcher Zerstörung, lägest du schon längst tiefer unten als Uranos Kinder. So sprach er und wies den Paeon an, ihn zu heilen. Ihm aber streute darüber lindernde Kräuter Paeon, und so heilte er ihn, denn er war nicht sterblich geschaffen. Wie wenn Feigenlab weiße Milch geschwind lässt gerinnen, die zuvor noch flüssig, doch schnellstens sich eindickt beim Rühren, so rasch also heilte dieser den stürmenden Ares. Ihn wusch Hebe darauf und hüllt ihn in reizende Kleider, und neben Zeus den Kroniden setzt er sich, froh seines Glanzes. Die aber kehrten zurück zu Zeus, des gewaltigen Wohnstadt, Hera von Argos und von Alalkomenai, die Athene, als sie des Ares, des Männervertilgers, Morden geendet. Sechster Gesang. Hektors und Andromaches Begegnung. Gott verwaist, blieb der Achaier und Troer schreckliche Feldschlacht. Vielfach, bald hier und bald dorthin, wogte der Kampf in der Ebene, als aufeinander sie zielten die erzbeschlagenen Speere mitten zwischen den Strömen des Xanthos und des Simoes. Ajas, Telamons Sohn, der Achaier Schutz, brach als erster auf die Front der Troer und schuf so Licht den Gefährten, denn dabei traf er den Mann, der beste war unter den Thrakern, ihn Eysoros Sohn, den Akamas, tüchtig und mächtig? Den also traf er zuerst am Bügel des mähnigen Helmes und stieß den Speer in die Stirn, bis tief hinein in den Knochen drang die eherne Spitze und dunkel umfing ihm die Augen. Axylos aber erschlug Diomedes, der tüchtige Rufer, ihn, Teutras Sohn, der im gut angelegten Arisbe zu Hause, reich an Vermögen und zudem auch beliebt bei den Menschen, nahm er doch alle gastlich auf, denn sein Haus lag am Wege. Doch nicht einer davon wehrte ab ihm das schlimme Verderben, trat ihm zum Schutz vor ihn, nein, beiden nahm er das Leben, ihm und dem Waffengenossen Kalesios, der seiner Pferde Wagenlenker ihm war, beide tauchten sie ein in die Erde. Aber Euryalos streckte Opheltios nieder und Dresos ging dann auf Aisepos los und Pedasos, die einst der Quellennymphe Abarbarea gebar, Bukolion, dem Edlen. Bukolion, der war der älteste Sohn des erhabenen Laomedon, ihn hatte heimlich die Mutter geboren, Schafe hütend, schlief er mit ihr auf dem Lager der Liebe. Und sie ward schwanger und von Zwillingssöhnen entbunden, und ihnen beiden löste die Kraft und die schimmernden Glieder des Mekistheus Sohn und zog von den Schultern die Rüstung. Den Astyalos aber schlug tot der Held Polypoetes, und den Pidytes aus Perkote erlegte Odysseus mit der ehernen Lanze, und Teukros erschlug Aretaon, doch den Ableros schlug Antilochos tot, Nestors Sprössling mit blankem Speer, den Elatos aber traf Agamemnon. Der war zu Haus an den Ufern des schönen Stroms Satnioeis im steilen Pedasos und den Phylakos packte im Fliehen Leitos, doch den Melanthios schlug Eurypylos nieder. Adrastos dann bekam Menelaos, der tüchtige Rufer, lebend zu fassen, denn dessen Pferde scheuten durchs Feld hin, hakten sich fest im Gezweig einer Tamariske, zerbrachen vorn an der Deichsel den gebogenen Wagen und preschten selber zur Stadt, wo auch andere scheuende Pferde hinflohen. Ihn selbst schleuderte es aus dem Wagen neben das Rad hin, kopfüber in den Staub auf den Mund. Und neben ihn trat nun Atreus Sohn Menelaos mit weithin schattender Lanze. Adrastos aber faßte darauf seine Knie und flehte, »Setz mich gefangen, Atreide, nimm angemessenes Bußgeld. In meines reichen Vaters Haus liegen zahlreiche Schätze, Erzgerät und Gold und mühsam geschmiedetes Eisen. Davon wird gerne mein Vater unendliches Bußgeld dir zahlen, hört er, dass ich am Leben noch bin bei den Schiffen Achaias.« So sprach er und war schon daran, ihm das Herz zu bereden. Fast war dieser bereit, ihn seinem Gefolgsmann zu geben, ihn zu den schnellen Schiffen zu führen. Doch Agamemnon kam auf ihn zugelaufen und rief und sagte die Worte, »O du, mein Lieber, o Menelaos, was sorgst gerade du dich derart um diese Männer? Geschah dir daheim von den Troern denn so Gutes? Von denen soll keiner dem jähen Verderben und unseren Händen entgehen, auch der nicht, den eine Mutter als einen Knaben in ihrem Leib trägt, auch der nicht, nein, alle sollen sie vertilgt sein aus Ilios, unbestattet und spurlos.« So also sprach der Held und stimmte um seines Bruders Sinn, da das Rechte erriet. Mit der Hand stieß dieser den Helden Adrastos weg von sich, den stach Agamemnon, der Herrscher, tief in die Weichen, der fiel nach hinten, jedoch der Atride zog den Fuß auf der Brust heraus, ihm die eschene Lanze. Nestor aber ermahnte mit lautem Ruf die Argeier, »Freunde, Helden der Danaer, Waffengenossen des Ares! dass sich jetzt keiner auf Beuterüstungen stürze und hinten bleibe, dass er das meiste davonträgt hin zu den Schiffen. Nein, lasst uns töten, die Männer. Danach dann mögt ihr in Ruhe die auf dem Felde liegenden Toten der Waffen berauben.« So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Da wären jetzt die Troer, von mangelndem Kampfgeist bezwungen, vor den Ares geliebten Achaiern nach Troja geflohen, hätte nicht zu Aeneas und Hektor getreten der weitaus beste der Seher, Helenos, Priamos Sohn, dies gesprochen. Hektor und Aeneas, da auf euch ja am meisten lastet die Mühe unter den Troern und Lykiern, weil ihr für jedes Wagnis die Besten seid im Kämpfen und Denken, bleibt hier stehen und haltet das Heer zurück vor den Toren. Schreitet überall ein, bevor sie erneut in die Arme ihrer Frauen flüchtend sich werfen, den Feinden zur Freude. Aber habt ihr alle Reihen wieder ermutigt, wollen wir hier verbleibend die Danaer weiter bekämpfen, sind wir auch noch so sehr erschöpft. Es zwingt ja die Not uns. Hektor, du aber geh hin zur Stadt und sage es alsdann deiner und meiner Mutter. Sie sammle die vornehmsten Frauen hoch auf der Burg bei Athenäs, der funkeläugigen Tempel, öffne sodann mit dem Schlüssel die Tür des heiligen Hauses und das Gewand, das ihr das anmutvollste und größte scheint im Palast und weitaus das allerliebste ihr selber, lege sie hin auf die Knie der schöngelockten Athene und verspreche, im Heiligtum ihr 12 Rinder zu opfern, jährige und noch ungebändigte, wenn sie der Stadt sich und der Frauen der Troer und hilflosen Kinder erbarme und wenn sie Tydeus Sohn von der heiligen Ilios wäre, den unbändigen Kämpfer, der fluchtgewaltigen Entfessler, der sich, so mein ich, als stärkster erwies im Heer der Achaier. Selbst vor Achilleus, dem Führer der Männer, war nie uns so bange, der doch, so heißt es, einer Göttin entstammt. Aber dieser rast gar zu sehr, und keiner ist ihm an Kampfkraft gewachsen. Sprach's, und Hektor gehorchte willig dem leiblichen Bruder. Gleich sprang er ab vom Wagen in voller Rüstung zu Boden, und seine scharfen Speere schwingend lief er durchs Heer hin und trieb an zum Kampf und erweckte die schreckliche Feldschlacht. Die machten kehrt und traten erneut den Achaiern entgegen, und prompt wichen zurück die Argeier und ließen das Töten, wähnend, es sei ein Gott vom gestirnten Himmel gestiegen, um den Troern zu helfen. So plötzlich wandten sich diese. Hektor jedoch gebot mit lautem Rufe den Troern: Tapfere Troer und ihr Verbündete, weithin Berühmte, seid entschlossene Männer, wehrt von der Stadt ab die Schande, während ich selbst nach Ilios gehe und die Alten, die Ratsherren ebenso wie auch unsere Ehefrauen ersuche, dass zu den Göttern sie beten und 100 Opfer versprechen. Also sprach Hektor und ging hinweg, der Schüttler des Helmes, und gegen Knöchel und Nacken schlug ihm das schwärzliche Leder, das zu äußerst als Rand umlief den gebuckelten Langschild. Glaukos jedoch, des Hypolochos Sohn, und der Sprössling des Tydeus trafen inmitten der Fronten zusammen, drauf brennend zu kämpfen. Als die gegeneinander Schreitenden jetzt sich genähert, sagte als erster zu ihm Diomedes, der tüchtige Rufer: Wer denn bist du, mein Bester, unter den sterblichen Menschen? Hab ich dich nie doch gesehen in der Schlacht, die Ruhm bringt den Männern, noch nie zuvor? Aber jetzt hast du dank deiner Kühnheit dich weiter vorgewagt als die andern, da meiner Lanze du standhieltst. Nur unglücklicher Söhne begegnen sonst meiner Kampfwut. Kamst du aber als der Unsterblichen einer vom Himmel, so möchte ich jedenfalls mit Himmelsgöttern nicht kämpfen. denn es hat auch des Dryas Sohn, der starke Lykurgos, nicht lang gelebt, der sich messen wollte mit himmlischen Göttern. Der hetzte einst des Dionysos Ammen, als dieser raste auf Nysas hochheiligen Berg, und die ließen alle zusammen ihre Tyrsen zu Boden fallen, vom Mörder Lykurgos mit dem Ochsenstachel geschlagen. Dionysos aber tauchte verschreckt in die Wogen des Meers. Thetis nahm den Verzagten an ihren Busen, er zitterte stark vor dem Brüllen des Mannes, dem aber zürnten darauf die mühelos lebenden Götter, und ihn blendete Kronos Sohn. Er lebte dann nicht mehr lange, da er verhasst war allen unsterblichen Göttern. So möcht auch ich ganz gewiss mit den seligen Göttern nicht kämpfen. Stammst du von Menschen jedoch, die die Frucht des Ackers verzehren, dann komm näher, dass rascher du spürst die Schlingen des Unheils. Ihm entgegnete drauf Hippolochos strahlender Sprössling: Mutbeseelter Tydide, was forschest du meinem Geschlecht nach? Wie das Geschlecht der Blätter, genauso jenes der Menschen. Blätter! Da weht die einen der Wind zu Boden, und andere treibt der knospende Wald aus, sobald der Frühling ins Land zieht. So der Menschengeschlecht. Eins sprießt, das andere endet. Willst du indes auch dieses erfahren, dass gut du dich auskennst mit meiner Herkunft? Viele Menschen gibt's, die sie kennen. Da ist Ephyra, die Stadt ganz am Rand des rossreichen Argos. Sisyphos lebte dort, der gerissenste unter den Menschen, Sisyphos, Aiolos Sohn. Der zeugte als Sohn sich den Glaukos. Glaukos wiederum zeugte den trefflichen Bellerophontes. Schönheit und Männlichkeit voller Anmut hatten die Götter diesem geschenkt. Aber Proitos ersann ihm Schlimmes im Herzen. Der ihn aus der Argolis trieb, war er doch weit stärker, denn in seine Macht hatte Zeus dies Land ihm gegeben. Rasend begehrte des Poetos Frau die edle Antheia, heimlich mit ihm zu schlafen. Doch den Bellerophontes konnte sie nicht überreden, den rechtlich Gesinnten und Klugen. Mit einer Lüge wandte sie sich da an Proitos, den König. »Stirb, o Proitos, oder töte den Bellerophontes, denn er wollte heimlich schlafen mit mir, die nicht wollte.« So sprach sie, und den Herrscher ergriff darauf Zorn, was er hörte. Zwar ihn zu töten vermied er scheute davor sich im Innern, doch schickte er ihn nach Lykien und gab ihm vernichtende Zeichen, in eine Klapptafel eingeritzt, todbringende, viele, dass er dem Schwiegervater sie zeige zu seinem Verderben. Der aber ging nach Lykien, von Göttern sicher geleitet. Doch als er nach Lykien gelangt war zum strömenden Xanthos, ehrte ihn herzlich des weiten Landes Lykien Gebieter, 9 Tage ihn bewirtend ließ, 9 Rinder erschlachten. Doch als das 10. Frühlicht rosenfingerig emporstieg, da fragte er ihn aus und verlangte, das Schriftstück zu sehen, das er von Proitos, seinem Schwiegersohne, ihm bringe. Als er aber empfangen des Schwiegersohns schlimmes Schriftstück, da hieß er ihn zuerst die wilde, enthemmte Chimaira töten, die war von göttlicher Abkunft, entstammte nicht Menschen. Vorne Löwe und hinten Schlange und Geiß in der Mitte, so schnaubte aus sie die furchtbare Kraft des brennenden Feuers. Und die erlegte er, sich auf Götterzeichen verlassend. Zweitens trat er gegen die Solime an, die Berühmten. Das war der härteste Kampf, sagte er, den er austrug mit Männern. Drittens erschlug er die Amazonen, die stark sind wie Männer. Doch bei der Rückkehr webte ihm der einen tückischen Anschlag. Er bestimmte aus Lykien die besten Männer und legte ihm einen Hinterhalt. Doch die kehrten nie mehr nach Hause, denn sie alle erschlug der treffliche Bellerophontes. Als jener aber als edlen Götterspross ihn erkannte, da behielt er ihn dort, bot zur Frau ihm an seine Tochter und gab auch vom gesamten Königsamt ihm die Hälfte, und die Lykier grenzten ihm ab ein schönes, erlesenes Landstück mit Obstbaumgarten und Saatfeld, das er's bebaue. Und die gebar 3 Kinder dem klugen Bellerophontes, Isandros und Hippolochos und auch Laodameia. Doch zu Laodameia legte sich Zeus, der auf Ratsind, und sie gebar den erzbehelmten Sarpedon, der gottglich. Doch als auch jener verhasst geworden sämtlichen Göttern, irrte er durch die aleische Ebene hin, ganz verlassen, sich sein Herz verzehrend, den Pfad der Menschen vermeidend. Isandros, seinen Sohn, schlug unersättlich im Kampfe Ares tot, als er gegen die Solymer kämpfte. Die Tochter tötete Artemis zürnend, die Göttin mit goldenen Zügeln. Aber Hippolochos zeugte mich, ihm entstamm ich, so künd ich. Dieser schickte nach Troja mich und gebot mir gar dringlich, immer der Beste zu sein und hervor mich zu tun vor den andern und der Vätergeschlecht nicht zu schänden, die die weit Besten in Ephyra waren und im Lande der Lykier. Solchem Geschlecht und Geblüt zu entstammen, kann ich mich rühmen. Sprach's, und es freute sich da Diomedes, der tüchtige Rufer. Fest in die nahrungsspendende Erde stieß er die Lanze und sagte freundlich dann zu ihm, dem Hirten des Kriegsvolks: »Also, dann bist du mir ja von den Vätern her Gastfreund, ein Alter. Einst hat ja Eunois, der Edle, den trefflichen Bellerophontes in seinen Hallen bewirtet und 20 Tage beherbergt. Auch schöne Gastgeschenke reichten dann sie einander. Eunois gab ihm einen purpurschimmernden Gürtel, Bellerophontes den goldenen doppelhänkligen Becher. Den ließ ich in meinem Hause zurück, als ich aufbrach. Nichts aber weiß ich von Tydeus mehr, denn zurück noch als Kleinkind ließ er mich, als bei Theben das Volk der Achaier zugrunde ging. So bin ich jetzt dir ein lieber Gastfreund mitten in Argos, du aber mir in Lykien, wenn je dorthin ich gelange. Meiden wir denn des je anderen Lanze auch im Getümmel, gibt's doch für mich viele Troer und ruhmvolle Bundesgenossen zu erschlagen, wen Gott mir gewährt und im Lauf ich erreiche, und für dich viele Achaier zu töten, wen du denn meisterst. Lass miteinander die Waffen uns tauschen, damit dann auch die hier sehen, dass stolz wir aus Zeiten der Väter uns Gastfreunde nennen.« Als so beide gesprochen, schwangen sie sich von den Wagen, fassten sich bei den Händen, gelobten Freundschaft und Treue. Aber dem Glaukos nahm Zeus, der Kronide, seinen Verstand weg, dass der mit Tydeus Sohn Diomedes tauschte die Waffen, goldene mit ehernen, 100 Rinder im Wert gegen 9 nur. Als aber Hektor zum skaischen Tor und zum Turm hingelangt war, da umringten ihn gleich der Troer Frauen und Töchter und fragten aus ihn nach ihren Söhnen, Brüdern und Vettern und ihren Männern. Er hieß sie, draufhin zu den Göttern zu beten, alle der Reihe nach. Aber vielen war Leid schon beschieden. Doch als er zum prachtvollen Haus des Priamos hinkam, dem mit glatt behauenen Hallen gebauten, und drinnen waren 50 Gemächer aus glatt behauenem Steinwerk dicht aneinander gebaut. Dort pflegten des Priamos Söhne bei ihren rechtlich gefreiten Ehefrauen zu schlafen, aber die Töchter hatten zur anderen Seite im Hofe 12 überdachte Gemächer aus glatt behauenem Steinwerk dicht aneinander gebaut. Dort pflegten im Schlafe zu ruhen Priamos Schwiegersöhne bei ihren ehrbaren Frauen. Da kam ihm entgegen die gütig gebende Mutter: Heim Laodike, begleitend die schönste unter den Töchtern, fasste ihn fest bei der Hand und sprach und sagte die Worte: »Kind, warum bist du den kühnen Kampf verlassend gekommen? Sicherlich setzen heftig uns zu die verwünschten Achaier in ihrem Kampf um die Stadt, und hierher trieb dein Herz dich zu kommen, um von der oberen Burg zu Zeus zu erheben die Hände. Aber warte, bis ich erquickenden Wein dir gebracht hab, dass du zuerst Vater Zeus und den andern Unsterblichen spendest und dann auch dich selber, wenn du ihn trinkst, daran labest. Einem ermatteten Mann pflegt der Wein die Kraft stark zu mehren, so wie du jetzt ermattet bist vom Kampf für die Deinen.« Ihr entgegnete drauf der große Helmschütter Hektor: »Hol mir nicht, herzerfreunden Wein, erhabene Mutter, dass du nicht lähmst meine Kampflust und ich die Abwehr vergesse. Und ich scheue mich, Zeus mit ungewaschenen Händen glutfarbenen Wein zu spenden, zum schwarz umwölkten Kronion Blut und Wundschorf besudelt zu beten, verbietet sich gänzlich. Du aber musst jetzt zum Tempel der Kriegsvolk anführenden Pallas gehen, mit Weihrauch, nachdem du versammelt die vornehmsten Frauen und das Gewand, dass dir das anmutvollste und größte ist im Palast und weitaus das allerliebste dir selber, das lege hin auf die Knie der schöngelockten Athene und versprich ihr, im Heiligtum 12 Rinder zu opfern, jährige und noch ungebändigte, wenn sie der Stadt sich und der Frauen der Troer und hilflosen Kinder erbarme, und wenn sie Tydeus Sohn von der heiligen Ilios wäre, den unbändigen Kämpfer, der fluchtgewaltgen Entfessler. So geh denn du zum Tempel der Kriegsvolk anführenden Pallas. Ich aber will zu Paris gehen, dass ich ihn rufe, falls er auf meine Worte zu hören gewillt ist. Gleich tue klaffend ihm auf sich die Erde, zog der Olympier zu großem Leid ihn doch auf, den Troern, dem Priamos und dessen Söhnen. Sehe ich ihn hinuntergehen zu den Häusern des Hades, dann wird mein Herz, so mein ich, den Jammer hier völlig vergessen.« Sprach's, aber die eilte hin zum Palast und wies an ihre Mägde, und die versammelten dann in der Stadt die vornehmsten Frauen. Doch sie selber stieg hinab in die duftende Kammer, wo ihr die bunt gewirkten Gewänder lagen, die Werke von sidonischen Frauen. Alexandros, gleichend den Göttern, hatte sie selbst aus Sidon gebracht, überquerend das breite Meer, als Helena er, die Hochgeborene, entführte. Davon hob Hekabe eines heraus zum Geschenk für Athene, welches das schönste an bunten Mustern war und das größte, und es strahlte wie ein Stern, lag von allen zu unterst. Und sie brach auf, und es eilten ihr nach viele der vornehmen Frauen. Als sie zum Tempel Athenes hoch auf der Burg dann gelangten, öffnete ihnen das Tor Theano mit den herrlichen Wangen, Kises Tochter, Antenors Gattin, des Rossebezähmers, von den Troern als Priesterin eingesetzt der Athene. Alle hoben schrill schreiend die Hände sie auf zu Athene. Sie aber nahm das Gewand, Theano mit den herrlichen Wangen, legte es hin auf die Knie der schön gelockten Athene, flehte dann gelobend zu Zeus, des gewaltigen Tochter: »Herrin Athene, Stadtbeschützerin, herrliche Göttin, brich doch entzwei Diomedes Lanze und gib, dass er selber kopfüber niederstürze vor dem skäischen Tore, dass wir jetzt sogleich hier im Tempel 12 Rinder dir opfern, jährige und noch ungebändigte, wenn du der Stadt dich und der Frauen der Troer erbarmst und der hilflosen Kinder.« So sprach sie betend, doch Pallas Athene verwarf ihre Bitte. So also beteten die dort zu Zeus des gewaltigen Tochter. Hektor indes schritt auf Alexandros Haus zu, das Schöne, das er selbst sich errichtet mit Männern, die damals die besten Bauhandwerker waren im scholligen Lande von Troja. Die hatten ihm das Schlafgemach, das Haus und den Hof auch nah bei Priamos und bei Hektor gebaut auf dem Burgberg. Da ging Hektor hinein, der Zeusgeliebte, die Lanze, 11 Ellen lang hielt er in der Hand, und vorne am Schafte blitzte die eherne Spitze, von einem Goldring umschlossen. Den fand er vor im Gemach, mit den prächtigen Waffen hantierend, Schild und Panzer sowie den gekrümmten Bogen betastend. Und die argeische Helena saß bei den dienenden Frauen und ließ die Mägde hochberühmte Webwerke schaffen. Da schalt ihn Hektor, als er ihn sah, mit schmähenden Worten. Seltsamer! Unrecht ist's, dass solch einen Groll du gefasst hast. Völker schwinden im Kampf um die Stadt und die ragende Mauer. Deinetwegen ist Schlachtgeschrei und Kriegswut um diese Stadt hier entbrannt. Auch mit einem anderen strittest du heftig, sähst du einen sich drücken vor dem abscheulichen Kampfe. Los denn, dass nicht bald die Stadt vom feindlichen Feuer verbrannt wird. Ihm erwiderte drauf Alexandros, gleichend den Göttern, »Hektor, da du mich zu Recht gescholten hast, nicht zu Unrecht, darum sage ich dir, du nimmst dir zu Herzen und hör mich. Nicht so sehr aus Zorn und Unwillen gegen die Troer saß ich im Schlafgemach. Nein, ich wollte dem Gram mich ergeben. Jetzt aber sprach mir die Gattin zu mit gewinnenden Worten und spornte an mich zum Kampf. So wird's auch, das glaube ich selber, besser sein. Bald siegt ja der eine, bald wieder der andere. Auf jetzt, warte. Ich will die Waffenrüstung mir anziehen. Oder auch gehe, ich folg dir und hole dich ein, wie ich meine. Sprach's, doch zu ihm sagte Hektor nichts, der Schüttler des Helmes. Helena aber sprach zu ihm mit versöhnlichen Worten, »Schwager von mir, der unheilstiftenden, grausigen Hündin, hätte mich doch an dem Tag, als mich meine Mutter geboren, mit sich fortgetragen, ein schlimmer Wirbel des Sturmwinds, sei es ins Gebirge, sei es ins Gewoge des tosenden Meeres, wo die Woge mich fortriss, ehe hier diese Dinge geschahen. Doch weil die Götter dies Unheil nun einmal so haben beschlossen, wäre ich dann bloß eines besseren Mannes Gemahlin, der die Entrüstung empfängt und das viele Schmähen der Menschen. Dem aber ist weder jetzt das Denken beständig noch künftig, dafür wird er, so meine ich, die Früchte noch ernten. Doch auf, tritt jetzt herein und setze dich hier auf den Stuhl hin, Schwager, da dir ja am meisten die Not das Zwerchfell umlagert, wegen mir, der Hündin und Alexandros Verfehlung, denen ja Zeus ein schlimmes Schicksal bestimmte, damit wir auch noch später Liedstoff sind den künftigen Menschen. Ihr entgegnete drauf der große Helmschüttler Hektor, Helena, heiß mich nicht sitzen, so gut du es meinst, denn nicht stimmst du um mich. Schon drängt mich das Herz, dass ich den Troern zu Hilfe komme, die mich, da ich ihnen fehle, schmerzlich vermissen. Aber du treib den hier an, und er beeil sich auch selber, dass er mich noch erreicht, solange ich drin in der Stadt bin. Auch noch zu mir nach Hause will ich gehen, um zu sehen nach dem Gesinde, dem kleinen Sohn und der lieben Gemahlin. Weiß ich doch nicht, ob ich noch mal zu ihnen heimkehren werde oder die Götter mich schon durch die Hand der Achaier bezwingen. Also sprach Hektor und ging hinweg, der Schüttler des Helmes. Und rasch kam er dann hin zu seinem wohnlichen Hause. aber Andromache, weißarmig, fand er nicht in den Hallen, sondern die stand mit dem Sohn und der schön gekleideten Zofe hoch auf dem Turme, klagend und in Tränen zerfließend. Doch wie nun Hektor drinnen nicht traf die untadelige Gattin, ging er und trat auf die Schwelle und sagte da zu den Mägden: »Hört mal her, ihr Mägde, gebt klar und deutlich mir Auskunft. Wo ging denn hin Andromache, weißarmig, fort aus der Halle? Ging sie zu meinen Schwestern oder zu meiner Brüder schmucken Frauen? Zum Tempel Athenes, wo eben die anderen lockigen Troerinnen die furchtbare Göttin versöhnen?« Zu ihm sprach da die emsige Walterin über den Haushalt: »Hektor, da du mit Nachdruck uns drängst, dir die Wahrheit zu sagen, nein, nicht zu deinen Schwestern ging sie, nicht deiner Brüder schmucken Frauen, nicht zum Tempel Athenes, wo eben die anderen lockigen Troerinnen die furchtbare Göttin versöhnen, sondern zu Ilios großem Turm, weil sie hörte, die Troer würden bedrängt und groß sei die Übermacht der Achaier. Bei ihrer Eile ist sie wohl jetzt hin zur Mauer gekommen, einer Rasenden gleich, und die Amme trägt ihr das Kind nach.« So die waltende Frau. Da stürmte Hektor vom Hause wieder denselben Weg hinab die prächtigen Straßen. Als er die große Stadt durchschreitend zum skäischen Tore hingelangte, wo er hindurchgehen musste zur Ebene, da kam ihm seine Gattin Andromache eilend entgegen, reich mit Mitgift gesegnet, des edlen Aethion-Tochter. Dieser Aethion wohnte am Fuß der waldreichen Plakos, unter der Plakos in Thebe, Kilikermänner beherrschend. Hektor, der Erzbehelmte, hatte zur Frau dessen Tochter. Die kam ihm da entgegen. Die dienende Magd im Gefolge trug am Busen das Kind, das lebhafte und noch so kleine, Hektors geliebten Sohn, einem schönen Sterne vergleichbar, den nannte Hektor stets Skamandrios, aber die anderen nannten Astyanax ihn, schützte Ilios einzig doch Hektor. Ja, da lächelte er, wie er still hinblickte zum Knaben. Nah zu ihm hin aber trat Andromache, Tränen vergießend, fasste ihn fest bei der Hand und sprach und sagte die Worte: »Ach, Besessener, dein Drang bringt noch um dich, und du erbarmst dich nicht deines kleinen Kinds, noch meiner, der Armen, die nächstens Witwe von dir sein wird, denn dich morden bald die Achaier, alle sich auf dich stürzend. Für mich jedoch wäre es wohl besser, wenn ich dich verlöre, ins Erdreich zu tauchen. Kein anderer Trost wird mir nämlich mehr sein, wenn du dein Schicksal erfüllt hast, sondern nur Leid, denn nicht leben mir Vater noch waltende Mutter. Unsern Vater erschlug ja der göttliche Streiter Achilleus und erlegte in Schutt die wohnliche Stadt der Kiliker, Thebe mit hohem Tor. Den Aethion machte er nieder, doch nahm er ihm nicht die Waffen, er scheute davor sich im Innern, sondern verbrannte ihn samt seiner kunstvoll gefertigten Rüstung, schüttete über ihm auf ein Mahl, und rings pflanzten Ulmen, Nymphen der Berge, die Töchter des Zeus, des Trägers der Ägis. Auch meine sieben Brüder, die mit mir im Elternhaus lebten, gingen alle an einem Tag in die Häuser des Hades, denn sie tötete alle der fußschnelle edle Achilleus bei unseren Rindern mit schleppendem Schritt und den schimmernden Schafen. Und meine Mutter, die Königin, war am Fuße der Waldgen Plakos, die brachte er her mitsamt den anderen Gütern und gab sie dann wieder frei gegen unermessliches Bußgeld. Aber die Pfeilschützin Artemis traf sie im Haus ihres Vaters. Hektor, Doch du bist mir Vater jetzt und waltende Mutter und auch Bruder, du bist mir zugleich auch blühender Gatte. Also erbarme dich jetzt und bleibe hier auf dem Turme, dass du dein Kind nicht zur Waise machst und zur Witwe die Gattin. Stell doch das Kriegsvolk beim Feigenbaum auf, wo leichter als sonst ja unsere Stadt zu ersteigen ist und erstürmbar die Mauer. Dreimal kamen ja schon und versuchten dort es die Besten um die beiden Ajas und Idomeneus, den Berühmten, und um die Söhne des Atreus und Tydeus, streitbaren Sohne, ob's ihnen einer gesagt, der in Göttersprüchen sich auskennt, oder ob nun ihr eigener Wille sie treibt und veranlasst. Hektor erwiderte ihr, der Große, der Schüttler des Helmes: »Ja, an dies alles denke auch ich, Frau. Aber ganz schrecklich scheu ich die Troer und langgewandeten Frauen der Troer, wollt ich gleich einem Feigling fern vom Kampfe mich halten. Und auch mein Wesen verbietet's, da ich gelernt hab, ein Edler immer zu sein und unter den vordersten Troern zu kämpfen, um Vaters großen Ruhm zu sichern und auch meinen eigenen. Freilich, dies weiß ich gewiss in meinem Verstand und im Herzen. Sein wird der Tag, da dahin einst die heilige Ilios schwindet, Priamos selbst und das Volk des Königs mit eschener Lanze. Doch nicht der Troer künftiges Leid geht so mir zu Herzen. Ob's das der Hekabe selbst sei oder Priams des Herrschers oder auch das der Brüder, die dann so zahlreich die Edlen hinstürzen in den Staub durch die Hand der feindlichen Männer, so wie deines, wenn einer der erzumschirmten Achaier weg dich weinende schleppt, so den Tag der Freiheit dir raubend, und du in Argos Gewebe webst im Dienst deiner andern, Wasser trägst aus dem Quell Hyperia oder Messeis, ganz wider Willen, doch starker Zwang wird hart auf dir lasten. So mag wohl einer einst sagen, sieht er dich Tränen vergießen, die da ist Hektors Frau, der Beste steht zwar von den Kriegern, Pferde bezähmender Troer, als sie um Ilios kämpften. So wird einer einst sagen, und neu wird dir dann der Schmerz sein, weil dir ein Mann fehlt, im Stand zu wehren dem Tage der Knechtschaft. Mich aber soll, wenn ich tot bin, ein Grabhügel unter sich bergen, ehe ich noch dein Schreien, wenn weg sie dich schleppen, vernehme. Sprach es und reckte sich nach seinem Sohn, der strahlende Hektor. Aber zurück an die Brust der schön gegürteten Amme schmiegte sich schreiend das Kind, verstört vom Anblick des Vaters, zitternd vor dem Erzglanz und dem Helmbusch aus Rosshaar, den es bedrohlich wippen sah von der Spitze des Helmes. Und da lachte sein Vater heraus und die waltende Mutter. Gleich nahm er sich vom Kopf den Helm, der strahlende Hektor, setzte ihn dann, den Schimmernden, hin vor sich auf den Boden. Aber nachdem er sein Kind geküsst und in den Armen geschaukelt, sprach er dann ein Gebet zu Zeus und den anderen Göttern. Zeus und ihr anderen Götter, gebt, dass auch dieser, mein Sohn da, werde, wie ich bin, ausgezeichnet unter den Troern und auch an Kraft so gut und machtvoll in Ilios herrsche. Und es soll einer einst sagen, viel besser ist der als sein Vater, wenn er zurück aus dem Kampf kommt. Er bringe die blutige Rüstung seines erschlagenen Feinds, und es freu sich dann herzlich die Mutter. Also sprach er und legte seinen Sohn in die Arme seiner Gattin, Die nahm ihn an ihren duftenden Busen, unter den Tränen noch lächelnd. Gerührt nahm wahr es ihr Gatte, streichelte sie mit der Hand und sprach und sagte die Worte: Unbegreifliche, sei mir im Herzen doch nicht allzu traurig, wird mich doch keiner gegen das Schicksal zum Hades entsenden. Aber dem Todeslos, sag ich, ist noch keiner entronnen, ob er feige, ob tapfer, sobald er einmal geboren. Doch du gehe ins Haus und besorge die eigenen Geschäfte, Webstuhl und Spindel, und gib den dienenden Mägden den Auftrag, an ihre Arbeit zu gehen. Der Kampf ist Sache der Männer, aller, besonders die meine, die hier in Ilios leben. So also sprach er und nahm den Helm, der strahlende Hektor, den mit dem Rossschweif. Seine Gattin schritt nun dem Haus zu, drehte sich ständig um und vergoß dabei quellende Tränen. Und rasch gelangte darauf sie hin zum wohnlichen Hause Hektors des Männertöters und traf darinnen die vielen dienenden Mägde, und allen erweckte sie Klage und Jammer. Um den noch lebenden Hektor weinten sie in seinem Hause, denn nicht mehr, glaubten sie, werde er zurück aus dem Kampfe kehren, der Kriegswut und der Gewalt der Achaier entkommen. Paris auch säumte nicht in seinem hohen Palaste. Als er getaucht in die erzverzierte herrliche Rüstung, eilte er dann durch die Stadt, seinen flinken Füßen vertrauend, und wie ein Pferd an der Krippe mit Gerste üppig gefüttert, seine Fessel zerreißt und galoppierend durchs Feld stürmt, sich zu baden gewohnt im lieblich strömenden Flusse, und voller Stolz trägt es hoch das Haupt, und es flattert die Mähne rings um die Schultern. Auf seine strahlende Schönheit vertrauend, tragen die Knie es leicht zur gewohnten Weide der Pferde. So schritt auch Paris, Priamos Sohn, von Pergamos Höhe, in seiner Rüstung hellstrahlend wie die leuchtende Sonne, laut frohlockend, ihn trugen die schnellen Füße, und gleich drauf traf er den edlen Hektor, seinen Bruder, der grad sich wandte vom Platz, wo er innig mit seiner Gattin geredet. Und Alexandros, der Göttergleiche, sagte als erster: Lieber, wirklich, ich halte dich auf, wo du doch so eilest mit meinem Säumen und kam nicht zur Zeit, wie du es gebotest. Ihm aber gab drauf zur Antwort Hektor, der Schüttler des Helmes: Unbegreiflicher! Nicht könnte wohl ein Mann, der gerecht denkt, deine Leistung im Kampf verachten, bist du doch wehrhaft. Doch ohne Not lässt du dich gehen und willst nicht. Darüber ist mein Herz tief im Innern betrübt, wenn ich über dich höre Schmähworte von den Troern, die deinetwegen viel leiden. Doch lass uns gehen, das bringen wir später in Ordnung, falls Zeus uns einmal gewährt, den himmlischen Göttern, den ewig Geborenen, aufzustellen im Haus einen Mischkrug zum Dank für die Freiheit, wenn wir aus Troja vertrieben die gutgeschienten Achaier. Siebenter Gesang. Zweikampf zwischen Hektor und Ajas. Bestattung der Toten. Sprach's und stürmte zum Tor heraus der strahlende Hektor, mit ihm lief Alexandros, sein Bruder. In ihrem Herzen brannten sie beide darauf, in die Schlacht sich zu stürzen, zu kämpfen. Und wie ein Gott den Schiffern nach sehnlichem Harren den Fahrwind schenkt, die sich abgeplagt mit feingeschliffenen Rudern hin übers Meer zu fahren und müde erschlaffen die Glieder, so erschienen die beiden den sehnlich harrenden Troern. Beide töteten Paris den Menestios, König Aretors Sohn, des Keulenschwingers, aus Arne, der ihn gezeugt mit der rinderäugigen Phylomedusa. Hektor traf Eoneus mit seiner spitzigen Lanze in den Hals unterm ehernen Helmkranz und löst ihm die Glieder. Glaukos aber, Hippolochos Sohn, der Führer der Lykier, traf den Iphinoos mit dem Speer in der wuchtigen Feldschlacht, Dexios Sohn, in die Schulter, als dieser aufs schnelle Gespann sprang, der aber fiel vom Gespann zu Boden, die Glieder erschöpften. Doch als die funkeläugige Pallas nun diese erblickte, wie sie die Argeier zerschlugen in tobender Feldschlacht, da schritt sie hin und schwang rasch sich herab von den Höhen des Olympos nieder zur heiligen Troja. Ihr eilte entgegen Apollon, der von Pergamos blickte, den Sieg für die Troer begehrend, und die beiden begegneten nun bei der Eiche einander. Zu ihr sagte als erster Zeus Sohn der Herrscher Apollon: »Weshalb stiegst du, Tochter des großen Zeus, jetzt schon wieder eilfertig vom Olympos, getrieben von großem Verlangen? Ist's, dass den Danaern du den schlachtentscheidenden Sieg gibst, da du ja gar kein Mitleid zeigst mit den sterbenden Troern? Aber wolltest du doch auf mich hören, so wär das viel besser. Setzen wir jetzt dem Krieg und Gemetzel ein Ende für heute. Später sollen sie wieder kämpfen, bis sie das Ende Ilios schließlich erreichen, da es so lieb ist, im Herzen euch unsterblichen Göttinnen diese Stadt zu vernichten.« Zu ihm sprach da die funkeläugige Göttin Athene: »So soll es sein, Ferntreffer. Das hatte ich auch selber im Sinne, als vom Olympos ich kam zu den Troern und den Achaiern. Aber wohlan, wie gedenkst du, den Kampf der Männer zu enden?« Ihr erwiderte drauf Zeus Sohn, der Herrscher Apollon: »Wecken die starke Kraft wir des rossebezähmenden Hektor, ob er wohl ganz allein einen Danaer fordere zum Zweikampf, Mann gegen Mann mit ihm zu kämpfen in schrecklicher Feindschaft. Die aber werden, betroffen, die erzumschienten Achaier, einen allein dann wohlstellen zum Kampf mit dem göttlichen Hektor.« Sprach's, und Athene nickte, die funkeläugige Göttin. Helenos aber, des Priamos Sohn, vernahm tief im Herzen jenen Beschluss, der den Göttern gefiel, wie sie eben berieten. Und er trat hin neben Hektor und sprach ihn an mit den Worten: »Hektor, Priamos Sohn, Zeus ebenbürtig an Klugheit, möchtest du mir jetzt gehorchen? Bin ich doch dein leiblicher Bruder. Heiße die andern Troer sich lagern und alle Achaier, selbst aber fordere heraus den besten aller Achaier, Mann gegen Mann mit dir zu kämpfen, in schrecklicher Feindschaft. Noch ist dir nicht zu sterben bestimmt und dein Los zu erfüllen, denn so vernahm ich der Götter Spruch, der für ewig Geborenen.« Sprach es, und Hektor freute sich sehr, als die Rede er hörte, trat in die Mitte und drängte zurück die Reihen der Troer, fassend den Speer in der Mitte, und diese setzten sich alle. Auch Agamemnon hieß sitzen die gutgeschienten Achaier, und auch Athene und der silberbogene Apollon setzten sich beide in der Gestalt von Vögeln, von Geiern, auf die hohe Eiche Zeus Vaters, des Trägers der Ägis, über die Männer erfreut, die gedrängt aneinander da saßen, dicht in Reihen und Starren von Schilden und Helmen und Lanzen. Und wie vom Westwind erregtes Gekräusel hin übers Meer streicht, wenn er sich eben erhebt und es schwärzt das Meer sich darunter, also saßen die Reihen der Troer und der Achaier in der Ebene, und Hektor sprach in der Mitte von beiden: »Hört mich an, ihr Troer und gutgeschinnten Achaier, dass ich sage, was mich das Herz in der Brust drängt zu sagen. Nicht hat Zeus, der Kronide, hochthronend vollzogen die Eide, sondern er steckt auf Schlimmes sinnend beiden das Ziel ab, bis ihr entweder Troja, die gut umtürmte, erobert oder selber erliegt bei den meerdurchfahrenden Schiffen. Doch sind in euren Reihen die Besten aller Achaier. Wem jetzt von diesen sein Mut, mit mir zu kämpfen, gebietet, der trete hier hervor zum Kampf mit dem göttlichen Hektor. So lautet nun denn mein Vorschlag, und Zeus sei uns dabei Zeuge. Tötet mich jener mit dem langen, schneidenden Erze, nehm er die Waffen mir ab, trag sie hin zu den bauchigen Schiffen, aber den Leichnam geb er zurück, dass zu Hause als Toten mich die Troer und Troerfrauen übergeben dem Feuer. Wenn aber ich ihn töte und mir den Ruhm schenkt Apollon, nehm ich die Waffen ihm ab und trag sie zur heiligen Troja und häng sie an den Tempel des Fernhintreffers Apollon. Aber den Leichnam erstatt ich zurück zu den gut überdeckten Schiffen, damit ihn bestatten die haupthaarumwallten Achaier und ihm ein Mahl aufschütten am Hellespontos, dem Breiten. Und so wird einer einst sagen, der später geborenen Menschen, fährt er auf viel berudertem Schiff übers weinfarbene Meer hin, das ist das Mahl eines Mannes, der schon vor Zeiten gestorben, den einen Helden im Kampf einst erschlug der strahlende Hektor. So wird einer einst sagen, und nie wird sterben mein Nachruhm. So sprach er, doch die verstummten alle und schwiegen, scheuten sich, es zu verweigern und bangten doch, es zu wagen. Spät erst erhob Menelaos sich und sprach unter ihnen, deckte sie ein mit Schimpf und seufzte tief aus dem Herzen. Wehe mir, ihr Großmäuler, Weiber, nicht Männer Achaias! Wirklich schimpflich wird das sein und ärger als Arknoch, wenn sich jetzt keiner der Danaer Hektor als Gegner zum Kampf stellt. Aber verrottet alle ihr doch zu Wasser und Erde, wie ihr da sitzt, Mann für Mann, ohne Mumm und ganz ruhmlos. Gegen den aber will ich selber mich rüsten. Doch droben liegt die Entscheidung, wer siegt, in der Hand der unsterblichen Götter. Also sprach er und tauchte ein in die herrliche Rüstung. Da wär dir, Menelaos, erschienen das Ende des Lebens unter des Hektors Händen, war er doch der viel Stärkere. Hätten nicht aufspringend dich gepackt die Fürsten Achaias, selbst des Atreus Sohn Agamemnon, der weithin gebietet, fasste dich da bei der Rechten und sprach und sagte die Worte: Bist du verrückt, Menelaos, Zeus Genährter? Nicht darfst du derart verrückt sein, reiß dich zusammen und kommt es dich hart an. Und such doch nicht den Wettkampf mit einem stärkeren Manne, nicht mit Hektor, Priamos Sohn, den auch andere fürchten. Schauderte doch auch Achilleus, in männerehrender Feldschlacht ihm entgegenzutreten, obwohl er dir weit überlegen. Aber geh jetzt und setze dich hin in der Schar der Gefährten, doch diesem stellen die Achaier zum Kampf einen andern entgegen. Ist er auch furchtlos und unersättlich im Wirrwarr der Schlachten, wird er doch, mein ich, erleichtert sinken lassen die Knie, falls er dem feindlichen Streite entkommt und dem schrecklichen Zweikampf. So also sprach der Held und stimmte um seines Bruders Sinn, da das Rechte er riet, der gehorchte. Und die Gefährten zogen ihm darauf freudig von seinen Schultern die Rüstung. Nestor aber erhob sich und sprach zu den Männern von Argos: Nein doch, welch großes Leid überkommt das Land der Achaier. Ja, laut wird darob klagen der greise Lenker der Pferde, Peleus, der treffliche Myrmidonenberater und Redner, der einst mit großer Freude in seinem Haus mich befragte, forschend nach dem Stammbaum und Nachwuchs aller Argeier. Hörte der jetzt, wie diese sich alle ducken vor Hektor, würde er flehend empor zu den himmlischen heben die Hände, daß aus den Gliedern die Kraft ihm fahre zum Hause des Hades. Wär ich doch, Vater Zeus, Athene und Phoibos Apollon, jugendlich frisch wie einst, da an Keladons reißendem Strome kämpfte der Pylier her mit Arkadiens lanzenberühmten Kriegern bei Pheas Mauern rings um des Jardanos Fluten. Denen kämpfte voran der gottgleiche Ereutalion, der Aretos Rüstung des Herrschers trug um die Schultern, jenes Helden, den Keulenschwinger mit Beinamen nannten alle, die Männer und auch die schöngegürteten Frauen, weil er nie mit dem Bogen kämpfte und nie mit dem Langspeer, sondern mit eiserner Keule pflegte, die Reihen zu durchbrechen. Diesen erschlug Lykurgos durch Tücke, durchaus nicht durch Stärke, in einem engen Weg, wo ihm die eiserne Keule nichts half gegen den Tod. Denn zuvor durchbohrte Lykurgos ihn mit dem Speer mitten durch und rücklings schlug er zu Boden. Und er nahm ab ihm die Rüstung, die Gabe des ehernen Ares. Diese trug er dann selbst hinein ins Getümmel des Kampfes. Doch als Lykurgos alt geworden daheim in den Hallen, gab er sie Ereutalion, seinem Gefolgsmann, zu tragen. In dessen Rüstung forderte er nun heraus all die Besten. Doch die bebten vor Furcht, und keiner brachte den Mut auf. Mich aber trieb das vielwagende Herz an, dank meiner Kühnheit, mich ihm zu stellen. Dabei war ich der Jüngste von allen. Und ich kämpfte mit ihm, und Ruhm verlieh mir Athene. Den hab ich als den größten Mann und stärksten erschlagen, lag er doch riesengroß hingestreckt nach hierhin und dorthin. Wär ich doch noch so jung und wäre die Kraft mir beständig, dann fände bald er einen Kampf, der helmschüttelnde Hektor. Doch ihr, die ihr die Besten seid von allen Achaiern, nicht einmal ihr seid gewillt, dem Hektor die Stirne zu bieten. Also schalt sie, der Greis. Da erhoben 9 sich im Ganzen. Weitaus als erster stand auf Agamemnon, der Herrscher der Männer. Nach ihm erhob sich des Tydeus Sohn, Diomedes, der Starke, und nach diesem die beiden Ajas voll stürmischen Kampfgeists, und nach diesen Idomeneus und sein Waffengefährte Meriones, gleichend dem männermordenden Ares, auch Eurypylos dann, der strahlende Sohn des Euaimon, Thoas, Andraimons Sohn und der göttergleiche Odysseus. Alle diese waren gewillt, mit dem göttlichen Hektor zu kämpfen. Zu ihnen sprach der Gerenier Nestor, der Lenker der Rosse: »Lasst jetzt durch Los der Reihe nach entscheiden, welchem es zufällt. Denn dieser Mann wird nützen den gutgeschienten Achaiern und auch sein eigenes Herz erfreuen, wenn er davonkommt aus dem feindlichen Streite und dem schrecklichen Zweikampf.« Sprach's, und die bezeichneten alle sich ihre Lose, warfen sie dann in den Helm des Atreus Sohns Agamemnon. Betend hob nun das Kriegsvolk empor zu den Göttern die Hände, und so sprach manch einer, den Blick zum Himmel gewendet: »Vater Zeus, lass es Ajas erlosen oder des Tydeus Sohn oder ihn, den König der goldbeglückten Mykene.« Sprachen's. Es schüttelte Nestor nun, der Lenker der Rosse, und heraus sprang das Los aus dem Helm, das sie selber sich wünschten, das des Ajas. Ein Herold trug's überall hin durch die Menge rechts herum und zeigte es allen den besten Achaiern. Doch die erkannten es nicht und wiesen zurück es ein jeder. Aber als er nun bei seinem Rundgang zu dem kam, der es markiert, in den Helm geworfen, der strahlende Ajas, streckte dieser die Hand hin, und der warf's hinein, zu ihm tretend. Ajas erkannte das Zeichen des Loses und freute sich herzlich, und er warf's vor die eigenen Füße zu Boden und sagte: »Freunde, ja, das Los ist meins, und ich freue mich auch selber herzlich. Ich denke, besiegen werd ich den göttlichen Hektor. Aber auf, solang ich zum Kampf die Rüstung mir anzieh, sollt ihr anderen beten zu Zeus Kronion, dem Herrscher, still, ein jeder für sich, damit es die Troer nicht hören, oder auch offen heraus, denn wir fürchten uns gleichwohl vor keinem. Keiner treibt gewaltsam zurück mich gegen mein Wollen, noch durch sein Können. Bin ich in Salamis, hoff ich doch selber nicht so des Kampfs unkundig geboren und groß dort geworden.« Sprach, und die beteten alle zu Zeus Kronion, dem Herrscher. Und so sagte manch einer, den Blick zum Himmel gewendet: »Vater Zeus, hoch vom Ida gebietend, erhabenster, größter, gib dem Ajas den Sieg und das glänzenden Ruhm er gewinne. Wenn du aber auch Hektor liebst und dich um ihn kümmerst, so verleihe gleiche Kampfkraft den beiden und Kampfglück.« Sprachen's, und Ajas rüstete sich mit funkelndem Erze. Aber nachdem er sich um den Leib gelegt, alle Waffen, stürmte darauf er los, wie Ares der Riesige schreitet, der in die Schlacht zieht unter die Männer, welche Kronion aneinander geraten ließ in tödlicher Streitlust. So erhob sich der riesige Ajas, der Schutz der Achaier, lächelnd im furchtbar blickenden Antlitz, und schritt mit den Füßen kräftig aus und schwang die schattenwerfende Lanze. Ihn erblickten voll Freude denn auch die Männer von Argos. Aber den Troern durchfuhr ein entsetzliches Zittern die Glieder, und Hektor selbst begann das Herz in der Brust wild zu pochen. Aber er konnte nicht mehr fliehen, noch zurück in die Menge tauchen der Krieger, da er heraus ihn gefordert voll Kampfgeist. Ajas kam nun heran und trug den Schild wie ein Bollwerk, ehern und siebenhäutig, den Tychios kunstreich gefertigt, weitaus der beste der Lederschneider, wohnhaft in Hyle, der ihm den funkelnden Schild gefertigt aus Häuten von sieben feisten Stieren und Erz als achte darüber geschmiedet. Diesen trug vor der Brust der Telamonier Ajas, trat ganz dicht zu Hektor heran und sprach zu ihm drohend: »Hektor, jetzt wirst du deutlich im Einzelkampf es erfahren, wie auch unter den Danaern sind überragende Recken, auch nach Achilleus, dem löwenmutigen Männerzersprenger, der freilich liegt in gekrümmten, meerdurchfahrenden Schiffen, weiter auf Agamemnon grollend, den Hirten des Kriegsvolks. Aber auch wir sind Männer, um dir entgegenzutreten, viele sogar. Doch fang nun an mit dem Kampf und der Fehde.« Hektor erwiderte ihm, der Große, der Schüttler des Helmes: »Ajas, Zeus entsprossener Telamonsohn, Herr der Krieger, stelle mich nicht auf die Probe wie ein schwächliches Büblein oder ein Weibsbild, das nichts versteht vom Handwerk des Krieges. Ich aber weiß gut Bescheid, wie man kämpft und tötet die Männer, weiß nach rechts, weiß nach links den Schild aus Rindshaut zu führen, der Getrockneten. Das nenne ich als Schildträger kämpfen, weiß auch hin ins Getümmel der schnellen Pferde zu stürmen, weiß im Nahkampf zu tanzen, dem tödlichen Ares zu ehren. Aber auf einen Helden wie du bist, will ich nicht heimlich spähen zielen, nein, ganz offen, ob ich wohl treffe.« Sprach es und holte aus und warf die schattende Lanze und traf des Ajas furchtbaren siebenhäutigen Stierschild gegen die oberste Lage aus Erz, die als achte darauf lag. Durch sechs Schichten hindurch drang schneidend die Schärfe des Erzes, doch in der siebenten Haut blieb es stecken. Aber als zweiter warf der Zeus entsprossene Ajas die schattende Lanze und traf des Priamidenschild den gleichmäßig runden.

die abgebrochene Schlacht. Eos im Safrangewand goss ihr Leuchten über die ganze Erde, als Zeus, der Donnerer, die Götter rief zur Versammlung auf der höchsten Spitze des gipfelreichen Olympos. Selber sprach er zu ihnen, es horchten hin alle Götter. Hört mir zu, all ihr Götter und auch ihr Göttinnen alle, dass ich sage, was mich das Herz in der Brust drängt zu sagen. Keine weibliche Gottheit und keiner der männlichen Götter such jetzt mein Wort zu durchkreuzen, sondern alle zusammen heißt es gut, dass aufs Schnellste ich diese Sache vollende. Wen ich aber, getrennt von den Göttern, gesonnen erblicke hinzugehen, um den Danaern oder den Troern zu helfen, schmählich kehrt der, getroffen vom Blitz, dann heim zum Olympos. Oder ich packe und werf ihn hinab in des Tartarosdämmer, weit weg, wo am tiefsten unter der Erde der Abgrund, wo die eisernen Pforten sind und die eherne Schwelle, so weit unter dem Hades wie über der Erde der Himmel. Dann wird er merken, wie weit ich der Stärkste bin aller Götter. Los, ihr Götter, macht den Versuch, dann wisst ihr es alle. Hängt ein goldenes Seil auf und lasst es fallen vom Himmel und fasst alle daran, ihr Götter und Göttinnen alle, doch werdet ihr nicht niederziehen vom Himmel zur Erde, Zeus, den höchsten Berater, und mütet ihr euch noch so mächtig. Doch sobald auch ich wäre ernstlich entschlossen zu ziehen, zög ich euch mitsamt der Erde hinauf, mitsamt auch dem Meere, und ich würde das Seil darauf um den Kamm des Olympos binden, und alles zusammen hinge dann in der Schwebe, so weit stech ich die Götter aus, stech aus ich die Menschen. So sprach er, doch die verstummten alle und schwiegen, von der Rede verstört, denn er hatte sehr drohend gesprochen. Spät erst sprach Athene, die funkeläugige Göttin: O unser Vater, Sohn des Kronos, du Höchster der Herrscher! Gut wissen ja auch wir, dass deine Kraft unbezwinglich, trotzdem jammern die Danaer uns, sie, die Lanzen bewehrten, die nun zugrund gehen sollen, ein schlimmes Schicksal erfüllend. Freilich vom Kampf halten wir uns heraus, wie du es gebietest. Raten nur wollen wir den Argeiern, ihnen zum Nutzen, dass sie nicht alle zugrunde gehen, weil du ihnen zürnest. Lächelnd sagte zu ihr da Zeus, der Baller der Wolken: Fasse, Tritogeneia, Mut, liebes Kind, denn ich spreche keineswegs mit bitterem Ernst, will dir freundlich gesinnt sein. Sprach's und schirrte ins Joch die zwei Pferde mit ehernen Hufen, rasch dahinfliegende Renner, behaart mit goldenen Mähnen, tauchte selbst in den goldenen Panzer und fasste die Geißel, fein geflochten aus Gold, und bestieg darauf seinen Wagen, schwang die Geißel und trieb, und willig preschten die Pferde mitten zwischen der Erde und dem Himmel voll Sternen. Und er kam zur quellreichen Ida, der Mutter der Tiere, Gargarons Höhen, wo ein Hain und Brandaltar ihm geweiht war. Da hielt die Pferde nun an, der Vater der Menschen und Götter, löste sie dann vom Wagen und goss dichten Nebel darüber. Selber setzte er sich auf den Gipfel, froh seines Glanzes, und blickte hin auf der Troer Stadt und die Schiffe Achaias. Sie aber nahmen das Frühmahl, die haupthaarumwallten Achaier, rasch bei den Hütten ein und begannen gleich sich zu rüsten. Auch die Troer in Ilios machten sich dran, sich zu wappnen, minder an Zahl, doch begehrten auch so in der Schlacht sie zu kämpfen, unter zwingender Not zum Schutz ihrer Kinder und Frauen. Und alle Tore sprangen auf, es stürzten das Kriegsvolk, Fußvolk und Wagenkämpfer heraus unter lautem Getöse. und als dann auf einem Platz aufeinander sie trafen, stießen zusammen die Rindshautschilde, die Lanzen und Kräfte erzgepanzerter Männer und auch die bebuckelten Schilde prallten aneinander und lautes Getöse erhob sich. Da erschollen in einem Wege Schrei und Gejauchze Tötender und Getöteter, und im Blut schwamm die Erde. Während es Morgen war und der heilige Tag sich noch mehrte, so lange hafteten beider Geschosse, und hinsank das Kriegsvolk. Als aber dann die Sonne stand in der Mitte des Himmels, stellte der Vater zurecht die goldenen Schalen der Waage, und er legte zwei Lose hinein des schmerzvollen Todes Rosse bezähmender Troer und erzumschirmter Achaier, fasste die Mitte und zog. Da senkte sich der Achaier Schicksalstag, ihre Lose sanken zur nährenden Erde, und die der Troer hoben empor sich zum Himmel, dem Weiten. Er selbst donnerte mächtig nieder vom Ida und sandte einen brennenden Glanz ins Heer der Achaier, und diese, wie sie es sahen, erstarrten, gepackt all von blankem Entsetzen. Nicht wagte Idomeneus zu bleiben, noch Agamemnon, noch die beiden Ajas, Waffengenossen des Ares. Nestor allein hielt stand, der Gerenier, der Hort der Achaier, widerstrebend. Sein Pferd war verwundet, das Alexandros mit einem Pfeil getroffen, der lockigen Helena Gatte, oben ins Haupt, dort, wo die vordersten Haare der Pferde ihrem Schädel entwachsen und wo die tödlichste Stelle. Und es bäumte sich auf vor Schmerz, weil der Pfeil im Gehirn stak, und sich wälzend ums Erz machte scheu es die anderen Pferde. Während der Alte eben durchschnitt das Zaumzeug des Beipferds, hinspringend mit dem Schwert, kam Hektors schnelles Gespann schon durch das Getümmel herbei, mit dem kühnen Lenker der Zügel, Hektor. Und da hätte der Alte sein Leben gelassen, hätt's nicht mit Scharfblick bemerkt Diomedes, der tüchtige Rufer. Grässlich schrie er da auf und feuerte an den Odysseus. Zeus, Spross, Sohn des Laertes, erfindungsreicher Odysseus, wohin fliehst du, den Rücken gekehrt, wie ein Feigling im Schwarme, dass nur dir Fliehendem keiner ramme den Speer in den Rücken? Bleibe doch stehen, dass wir den Enthemmten vom Alten verscheuchen. Sprach's, doch nicht schenkte Gehör der göttliche Dulde Odysseus, sondern er stürmte vorbei zu den bauchigen Schiffen Achaias. Obgleich allein drang nun der Tydide ganz vorn ins Getümmel, pflanzte sich auf vor den Pferden des Neleus Sohnes des Alten, und er begann und sprach zu ihm die gefiederten Worte: »Alter, wahrhaftig, dich treibt in die Enge die kämpfende Jugend, und deine Kraft ist gebrochen, und schwer setzt zu dir das Alter. Schwach ist der Wagenlenker, und langsam sind deine Pferde. Los denn, steige auf meinen Wagen, damit du gewahr wirst, wie die Pferde des Tros sind, die es verstehen, durch die Ebene blitzschnell hierhin und dorthin zu fliehen und zu verfolgen, sie, die ich jüngst dem Aeneas abnahm, dem Fluchtenentfessler. Deine lasst den Gefährten, doch meine wollen wir beide gegen die Rosse bezähmenden Troer lenken, dass Hektor selbst erfahre, ob in den Händen auch mein Speer noch wütet.« Sprach's, und willig gehorchte Nestor, der Lenker der Rosse. Hierauf betreuten beide Gefährten starke, die Pferde Nestors, Sthenelos und Eurymedon, ein Freund der Beherztheit, jene bestiegen indes Diomedes Wagen, und Nestor fasste mit den Händen die purpurschimmernden Zügel und peitschte los auf die Pferde. Bald kamen Hektor sie nahe, der preschte gerade heran, da warf den Speer Diomedes. Hektor verfehlte er zwar, doch den lenkenden Waffengenossen Enniopeus, den Sohn des hochgesinnten Thebaios, welcher die Zügel hielt, traf er in die Brust bei der Warze, und er stürzte vom Wagen, es wichen zurück ihm die schnellen Pferde, da schieden von ihm die Lebenskraft und der Atem. Hektors Zwerchfell umflorte da furchtbarer Schmerz um den Lenker, den ließ er alsdann dort, wie sehr ihn sein Tod auch betrübte, liegen und suchte nach einem mutigen Lenker, und nicht mehr lange mussten die Pferde des Lenkers entbehren. Er fand gleich Iphitos mutigen Sohn Archeptolemos, den in den schnellen Wagen er steigen ließ und gab in die Hand ihm die Zügel. Da wär Vernichtung gewesen und ausweglose Bedrängnis, und sie wären wie Lämmer eingepfercht worden in Troja, hätt's nicht mit Scharfblick bemerkt der Vater der Menschen und Götter. Schrecklich donnernd entsandte er einen blendenden Blitzstrahl. Vor Diomedes Pferden schlug dieser ein in den Boden, und eine schreckliche Flamme schoss hoch von brennendem Schwefel, und in Panik duckten die Pferde sich hin unterm Wagen. Nestors Händen entflohen da die purpurschimmernden Zügel, und er erschrak im Herzen und sagte zu Diomedes: »Auf, Thydide, wend wieder zur Flucht die einhufigen Pferde, oder erkennst du denn nicht, dass von Zeus her dir keine Kraft folgt? Jetzt verleiht diesem da Zeus, der Kronide, den Kampfruhm für heute. Später wird er dann wieder auch uns, wenn er will, ihn gewähren. Aber ein Mensch vermöchte Zeus Willen nicht zu vereiteln, auch kein sehr starker ist ja Zeus bei weitem der Stärkere.« Ihm antwortete drauf Diomedes, der tüchtige Rufer: »Wirklich, dies alles, Alter, hast du, wie's recht ist, gesprochen, aber dies lastet als schrecklicher Kummer auf Herz und Gemüt mir. Wird doch Hektor einst sagen in der Troerversammlung: Tydeus Sohn ist gejagt von mir zu den Schiffen geflohen. So wird er prahlen, dann soll mich die breite Erde verschlucken.« Nestor erwiderte ihm der Gerenier, der Lenker der Rosse: »Sohn des kampfgesinnten Tydeus, wie hast du geredet? Wenn dich denn wirklich Hektor nennt einen Feigling und Schwächling, werden ihm dennoch nicht die Troer und Dardaner glauben, noch die Frauen der Troer, der stolzen Träger der Schilde, denen du in den Staub warfst die blühenden Lagergenossen.« Also sprach er und wandte zur Flucht die einhufigen Pferde rückwärts durch das Getümmel. Da deckten die Troer und Hektor unsäglich lärmend sie zu mit dem Hagel bitterer Geschosse. Laut jauchzte über ihn Hektor, der Große, der Schüttler des Helmes: »Hoch ehrten dich, Thydide, die Danaer, Freunde der schnellen Pferde, durch Ehrensitz, durch Fleisch und randvolle Becher. Künftig verachten sie dich, denn du warst ja schon immer ein Weibsbild. Troll dich, du feiges Püppchen, nimmer werd ich dir weichen, dass du unsere Türme ersteigst und unsere Frauen in den Schiffen entführst. Zuvor schicke ich in den Tod dich.« So sprach er, und es schwankte das Herz hin und her dem Thydiden, ob er die Pferde wenden sollte und gegen ihn kämpfen. Dreimal erwog er den Plan in seinem Verstand und im Herzen, dreimal donnerte Zeus, der auf Ratsind vom Ida-Gebirge für die Troer zum Zeichen des Schlachten entscheidenden Sieges. Hektor jedoch gebot mit lautem Rufe den Troern: »Troer und Lykier, ihr und Dardaner, Streiter im Nahkampf, seid nun Männer, o Freunde, gedenkt des stürmischen Kampfgeists, denn ich erkenne, dass mir aus vollem Herzen Kronion Sieg und mächtigen Ruhm zugenickt, doch leid den Achaiern. Ach, die Narren, die diese Mauer mühvoll erbauten, schwach, der Beachtung nicht wert und unserer Kraft nicht gewachsen, leicht überspringen die Pferde den ausgehobenen Graben. Doch sobald ich gelangt bin zu den bauchigen Schiffen, dann soll man daran denken, für flammendes Feuer zu sorgen, dass ich im Feuer die Schiffe verbrenne und die Argeier selber dort bei den Schiffen betäubt vom Rauche erschlage.« Als er so gesprochen, rief er zu den Pferden und sagte: »Xanthos und du, Podargos, und Aiton und göttlicher Lampos, Nun vergeltet die Pflege mir, die überaus reichlich euch Andromache gab, des edlen Aetion-Tochter, wenn sie euch immer zuerst mit süßlichem Weizen versorgte und euch mischte, den Wein nach Herzenslust ihn zu trinken, eher als mir, der ihr blühender Gatte zu sein, ich mich rühme. Aber setzt nach nun dem Feind und sputet euch, dass wir des Nestor Schild uns erbeuten, dessen Ruhm jetzt reicht bis zum Himmel. Ganz aus Gold soll er sein, die Griffe und auch er selber. Und von des Diomedes, Schultern des Pferdebezähmers, noch den kunstreichen Panzer, mit Mühe von Hephaistos gefertigt, sollten wir beides erbeuten, so hoff ich, dass ich noch in dieser Nacht die Achaier zwing, auf die schnellen Schiffe zu steigen. So sprach er prahlend. Da zürnte sich Hera, die Herrin, warf sich hin und her auf dem Thron, dass der hohe Olympos bebte, und wandte sich an den großen Gott, den Poseidon. Nein doch, weithin wirkender Erdenerschüttrer, nicht einmal dir tun im Herzen Leid die Danaer, die da zugrund gehen? Bringen sie dir doch Gaben hinauf nach Helike und Aigai, viele und anmutsvolle, verhilf ihnen jetzt auch zum Siege. Denn wären wir nur gewillt, all wir Helfer des Danaer-Stammes wegzustoßen, die Troer und Zeus dem Donner zu wehren, säße er wohl bald bekümmert dort allein auf dem Ida. Unwirsch sprach da zu ihr der mächtige Erdenerschüttrer: Hera, Wortdreiste, welch ein Wort hast du da gesprochen? Nicht möchte ich, dass wir anderen Götter mit Zeus, dem Kroniden, kämpfen, da er wahrhaftig weit überlegen an Macht ist. So also sprachen sie denn dergleichen untereinander. Der gesamte Raum, der begrenzt war durch Mauer und Graben, war voll zugleich von Pferden und schildgewappneten Kriegern, dicht gedrängten. Es drängte sie Ares, dem Schnellen, vergleichbar Hektor, Priamos Sohn, da Zeus ihm Kriegsruhm verliehen. Jetzt nun hätt er die Schiffe verbrannt mit loderndem Feuer, hätte nicht Hera, die Herrin, ans Herz gelegt, Agamemnon selbst sich zu regen und die Danaer rasch zu begeistern. Und er schritt hin und ging zu den Hütten und Schiffen Achaias, hielt in der kräftigen Hand einen großen purpurnen Mantel und betrat das gewaltige Schiff des Odysseus, das schwarze. Dieses lag ganz in der Mitte, so daß man Gehör sich verschaffen konnte nach beiden Seiten. Bei Ajas, des Telamonsohnes, Hütten wie auch des Achilleus. Die hatten die Schiffe zu äußerst strandwärts gezogen, vertrauend auf Mut und Stärke der Arme. Und er schrie laut den Danaern zu mit gellendem Rufe: Schmach euch, Argeier, ihr feigen Säcke, an Aussehen so blendend! Wo sind die Prahlworte hin, als wir sagten, wir seien die Besten, die ihr damals auf Lemnos als hohle Maulhelden schwatztet, reichlich viel Fleisch verzehren von Rindern, aufrecht gehörnten und aus Mischkrügen trinkend, mit Wein gefüllt bis zum Rande, dass ihr es gegen der Troer 100 und 200 jeder aufnehmen wolltet im Kampf. Jetzt sind wir nicht einem gewachsen, Hektor, der bald die Schiffe verbrennt mit loderndem Feuer. Hast du schon, Vater Zeus, einen anderen mächtigen König so mit Verblendung betört und großen Ruhm ihm entwunden? Nie fuhr, so sag ich, an deinem sehr schönen Altar ich vorüber im vielrudrigen Schiff, als ich zum Unheil hierher kam, sondern auf allen verbrannte ich Fett und Schenkel von Rindern, trachtend die gut ummauerte Troja ganz zu zerstören. Aber Zeus, erfülle mir wenigstens dieses Begehren. Lasse uns jetzt nur selber dem Tod entfliehen und entrinnen und lass nicht weiter den Troern so die Achaier erliegen. Sprach es, und wie er Tränen vergoß, tat leid er dem Vater, und der verhieß ihm, das Heer würd gerettet und nicht vernichtet. Gleich schickte er den verheißungsvollsten der Vögel, den Adler, mit einem Kitz in den Krallen, dem Kalb einer hurtigen Hirschkuh, und bei des Zeus sehr schönem Altar ließ er fallen das Hirschkalb, wo dem Allkünder Zeus die Achaier pflegten zu opfern. Als die nun sahen, dass der Vogel von Zeus war gekommen, stürmten sie heftiger los auf die Troer, gedenkend der Kampflust. Keiner der Danaer rühmte sich da, so viele sie waren, eher als der Tydide die schnellen Pferde zu lenken und aus dem Graben zu jagen und gegen die Feinde zu kämpfen. Einen behelmten Troer ergriff er weitaus als erster, Phratmons Sohn Agelaos, der wandte zur Flucht seine Pferde, und als er sich umwandte, stieß Diomedes den Speer ihm in den Rücken zwischen die Schultern und trieb durch die Brust ihn, und er stürzte vom Wagen und um ihn erklirrten die Waffen. Nach ihm kamen sodann Agamemnon und Menelaos und nach diesen die beiden Ajas vollstürmischen Kampfgeists und nach diesen Idomeneus und sein Waffengefährte Held Meriones, gleichend dem männermordenden Ares, auch Eurypylos dann, der strahlende Sohn des Euaimon. Dann als Neunter kam Teukros und spannte den schnellen Bogen und trat hinter den Schild des Ajas, des Telamonsohnes. Da rückte Ajas den Schild etwas weg, indessen der Heros jedes Mal um sich spähte, und wenn er dann einen im Haufen hatte getroffen, dann fiel der dort und verhauchte sein Leben. Er aber sprang zurück, und wie ein Kind an die Mutter schmiegte er sich an Ajas, der mit dem Turmschild ihn deckte. Wen schoss da nieder zuerst von den Troern der treffliche Teukros? Als die ersten Ortilochos, Ormenos und Ophelestes, Daitor, Chromios dann und dem gottgleichen Held Lykophontes und Polyaimons Sohn Amopaon und Melanippos, all diese streckte er schnell nacheinander nieder zur Erde. Freudig erblickte ihn Agamemnon, der Herrscher der Männer, wie mit dem starken Bogen er fällte die Reihen der Troer, und er trat hin neben ihn und sprach zu diesem die Worte: »Teukros, liebes Haupt, du Sohn Telamons, Herr der Krieger, triff weiter so, ob du wohl ein Licht den Danaern werdest, und Telamon, deinem Vater, der, als du klein warst, dich aufzog und dich, wiewohl du ein Bastard, im eigenen Haus bei sich aufnahm, diesen, wenn er auch fern ist, bringt zu herrlichem Ruhme, denn ich verkündige dir, und so wird es sich auch erfüllen, wenn mir denn Zeus, der Träger der Ägis, gewährt und Athene, Ilios trefflich gebaute Stadt in Trümmer zu legen, werd ich als erstem nach mir die Ehrengabe dir spenden, sei es einen Dreifuß oder zwei Pferde mitsamt noch dem Wagen oder ein Weib, das mit dir das gemeinsame Lager besteige.« Da gab ihm zur Antwort der treffliche Teukros und sagte: »Ruhmreichster Atreus Sohn, was treibst du mich, der ich schon selber so mich ins Zeug leg? Gewiss nicht, solang mir die Kraft zu Gebot steht, raste ich. Nein, seit wir sie zurück gegen Ilios drängen, seitdem laure ich mit dem Bogen und töte die Männer. 8 lange spitze Pfeile hab ich bereits abgeschossen, und alle hafteten sie im Leib von kampfschnellen Kriegern. Den da allein, den tollwütigen Hund, den kann ich nicht treffen«, sprach es, und schnellte sodann einen weiteren Pfeil von der Sehne, gerade auf Hektor zielend, ganz heiß drauf, diesen zu treffen. Den verfehlte er zwar, doch traf in die Brust er den edlen Gorgythion, Priamos tüchtigen Sohn, mit dem Pfeile. Ihn hatte aus Aisyme gefreit, als Mutter geboren, Kastianeira, die Schöne, an Wuchs den Göttinnen gleichend. Und wie der Mohn, der im Garten wächst, das Haupt senkt zur Seite, niedergedrückt von der Frucht und den Regengüssen des Frühlings, so neigte er zur Seite das Haupt, das vom Helme beschwerte. Teukros schnellte sodann einen weiteren Pfeil von der Sehne, gerade auf Hektor zielend, ganz heiß darauf, diesen zu treffen. Doch er verfehlt ihn auch diesmal. Es lenkte den Pfeil ab Apollon. Archeptolemos aber, dem kühnen Lenker des Hektor, welcher zum Kampf hinsprengte, dem traf er die Brust bei der Warze, und er stürzte vom Wagen. Es wichen zurück ihm die schnellen Pferde. Da schieden von ihm die Lebenskraft und der Atem. Hektors Zwerchfell umflorte da furchtbarer Schmerz um den Lenker. Den ließ er alsdann dort, so sehr ihn sein Tod auch betrübte, und befahl Cebriones, dem Bruder, der ganz in der Nähe war, rasch die Zügel zu fassen, und dieser tat es gehorsam. Aber er selbst sprang zum Boden herab aus dem schimmernden Wagen, schrecklich schreiend dabei, und ergriff mit der Hand einen Feldstein und ging auf Teukros los, in heißer Begier ihn zu treffen. Der hatte eben den bitteren Pfeil aus dem Köcher genommen und auf die Sehne gelegt. Da traf ihn der Helmschüttler Hektor, wie er diese zurückzog an seine Schulter, wo Hals und Brust das Schlüsselbein trennt und wo die tödlichste Stelle. Dort traf er ihn mit dem kantigen Stein, wie der auf ihn zielte, und zerriss ihm die Sehne, die Hand an der Wurzel erlahmte, und er sank in die Knie. Und es fiel aus der Hand ihm der Bogen. Ajas nun ließ nicht im Stich den hingesunkenen Bruder, sondern lief hin und umschritt ihn und deckte ihn rings mit dem Schilde. Drauf nahmen ihn auf die Schultern die beiden trauten Gefährten, Mekistheus des Echios Sohn und der edle Alastor, und trugen ihn, der schwer stöhnte, hin zu den bauchigen Schiffen. Wieder von Neuem entfachte nun Zeus den Kampfgeist der Troer. Stracks auf den tiefen Graben zurück warfen sie die Achaier. Hektor schritt unter den Ersten im Hochgefühl seiner Tatkraft, und wie ein Hund den wilden Keiler oder den Löwen rasend von hinten packt an den Flanken und Keulen, mit schnellen Läufen ihn verfolgend und hinäugt, wie er sich wendet, so saß Hektor den haupthaarumwallten Achaiern im Nacken, immer den letzten von ihnen erschlagend. Die aber flohen. Aber nachdem sie die Palisaden durcheilt und den Graben fliehend und viele getötet waren von den Händen der Troer, machten sie bei den Schiffen Halt und blieben da stehen, spornten einander an, und ihre Hände erhebend beteten lautstark sie dann zu allen Göttern, ein jeder. Hektor tummelte rings hier und dorthin die mähnigen Pferde, blickte wie Gorgo oder wie Ares, der Männervertilger. Hera, die Göttin mit weißen Armen, sah diese voll Mitleid, und zu Athene sprach sie gleich die gefiederten Worte: »Weh, Kind des Zeus, des Trägers der Ägis, wollen wir nicht mehr uns um die fallenden Danaer sorgen, zumindest zuletzt noch, die nun zugrund gehen sollen, ein schlimmes Schicksal erfüllend unter dem Ansturm des einen? Der rast ja nicht mehr erträglich, Hektor des Priamos Sohn, der schon viel Schlimmes verübt hat.« Zu ihr sprach da die funkeläugige Göttin Athene: »Ja, der sollte freilich die Kraft und das Leben verlieren, hingerafft von der Hand der Argeier im Land seiner Väter. Aber es rast mein eigener Vater unguten Sinnes, unverbesserlich, frevelhaft stets, meines Strebens Vereitler. Daran denkt er nicht mehr, wie oft ich den Sohn ihm gerettet, wenn den die Mühen, die ihm Eurystheus auftrug, zerrieben. Ja, da klagte er stets zum Himmel, aber es sandte Zeus mich eilend vom Himmel herab, um ihm Beistand zu leisten. Hätte ich dies, was ich jetzt weiß, gewusst mit klugem Verstande, als er zum Haus des Hades ihn schickte, des Hüters der Tore, aus dem Dunkel den Hund des verhaßten Hades zu holen, nie wäre er dann entronnen den reißenden stygischen Fluten. Jetzt aber hasst er mich und vollendet die Pläne der Thetis, die ihm die Knie küsste, sein Kinn mit der Hand ihm berührte, flehend, er sollte Achilleus durchbohren, den Städtezerstörer. Einst aber nennt er mich wieder Funkelauge, Geliebtes. Du aber schirre uns beiden nun an, die einhufgen Pferde, während ich selbst eil ins Haus des Zeus, des Trägers der Ägis, und mich mit Waffen rüste zum Kampf, damit ich dann sehe, ob sich Hektor, des Priamos Sohn, der Schüttler des Helmes, freut, wenn wir offen erscheinen dort in den Schneisen des Schlachtfelds, oder auch mancher der Troer, die Hunde sättigt und Vögel, mit seinem Fett und Fleisch bei den Schiffen Achaias gefallen. Sprach's, und Hera, die Göttin mit weißen Armen, gehorchte, machte sich auf und schirrte die Pferde mit goldenem Stirnband. Hera, die würdige Göttin, die Tochter des mächtigen Kronos. Aber Athene, die Tochter des Zeus, des Trägers der Ägis, ließ das schmiegsame bunte Gewand auf der Schwelle des Vaters sinken, welches sie eigenhändig kunstvoll gefertigt, schlüpfte ins Panzerhemd des wolkenballenden Zeus dann, mit den Waffen sich rüsten zum Kampf, dem Bringer der Tränen. Und sie bestieg den flammenden Wagen und fasste die Lanze, wuchtig und groß und fest, mit der sie die Reihen der Helden, denen sie zürnt, bezwingt, die Tochter des mächtigen Vaters. Hera aber berührte schnell mit der Geißel die Pferde, und es knarrten die Tore des Himmels von selbst, die die Horen hüteten, denen's im Himmel obliegt, wie auf dem Olympos, bald die dichthüllende Wolke zu öffnen, bald sie zu schließen. Dort nun lenkten hindurch sie die stachelgetriebenen Pferde. Als Vater Zeus vom Ida es sah, ergrimmte er schrecklich und trieb die goldgeflügelte Iris, Botschaft zu bringen. Eil dich und geh, schnelle Iris, und bring sie zur Umkehr, und lass sie ja nicht mir entgegentreten, denn arg wäre unsere Begegnung. Denn so sag ich's heraus, und gewiss wird sich dies auch erfüllen. Lähmen werde ich ihnen die schnellen Pferde am Wagen und sie selbst aus dem Wagen schleudern, den Wagen zerschmettern, und selbst in 10 umlaufenden Jahren werden die Wunden ihnen wohl nicht verheilen, womit sie gezeichnet mein Blitzstrahl, dass Athene begreift, was es heißt, mit dem Vater zu kämpfen. Hera, verarge es nicht so sehr, bin nicht auf sie zornig. Immer pflegt sie mir doch zu durchkreuzen, was ich auch ersinne. Sprach's, und die sturmschnelle Iris erhob sich, es zu vermelden, und schritt vom Ida-Gebirge hinüber zum hohen Olympos, traf sie ganz vorne am Tor des schluchtenreichen Olympos, hielt sie zurück und meldete ihnen die Drohung Kronions. Wo eilt ihr hin? Was rast das Herz euch beiden im Innern? Nicht lässt es zu, der Kronide beizustehen den Argeiern, denn so hat Kronos Sohn gedroht und wird's auch vollenden. Lähmen wird er euch beiden die schnellen Pferde am Wagen und euch selbst aus dem Wagen schleudern, den Wagen zerschmettern, und selbst in 10 umlaufenden Jahren werden die Wunden euch wohl nicht verheilen, womit euch gezeichnet sein Blitzstrahl, dass du, Athene, begreifst, was es heißt, mit dem Vater zu kämpfen. Hera verargte es nicht so sehr, ist nicht auf sie zornig. Immer pflegt sie ihm doch zu durchkreuzen, was er auch ausheckt. Aber du, schrecklichste, schamlose Hündin, wenn du denn wirklich wagen wirst, gegen Zeus den riesigen Speer zu erheben. Also sprach sie und ging hinweg, die Fußschnelle Iris. Aber zu Pallas Athene sagte da Hera die Worte: »Weh, Kind des Zeus, des Trägers der Ägis, ich lasse uns beide nicht mehr weiter kämpfen mit Zeus um sterblicher Willen. Mag hinschwinden der eine von ihnen, der andere leben, wen es denn trifft, aber jener entscheide nach eigener Absicht zwischen den Troern und den Danaern, wie es ihm zusteht.« Also sprach sie und lenkte zurück die einhufgen Pferde. Ihnen lösten die Horen die Pferde mit prächtigen Mähnen, banden sie fest an ihre ambrosischen Krippen und lehnten dann den Wagen gegen die schimmernden seitlichen Wände. Sie selber aber setzten sich nieder auf goldenen Sesseln unter den anderen Göttern, in ihrem Herzen bekümmert. Zeus aber jagte im schön beräderten Wagen vom Ida hin zum Olympos die Pferde und kam zu den Sitzen der Götter, und ihm löste die Pferde der ruhmvolle Erdenerschütterer, hob aufs Gestell den Wagen und breitete drüber ein Leintuch. Zeus, der weithin Donnernde, setzte sich dann auf den goldenen Thron, und es bebte ihm unter den Füßen der große Olympos. Die aber saßen gesondert von Zeus, Athene und Hera, ohne ihn anzureden oder ihn zu befragen. Doch er erfasste es gleich in seinem Herzen und sagte: »Was seid ihr denn so niedergedrückt, Athene und Hera? Schwerlich wohl habt ihr Gemüt, euch in männerehrender Feldschlacht zu vernichten, die Troer, auf die ihr schrecklich erzürnt seid. Nie, soweit ich die Kraft noch habe und siegreiche Hände, brächen wohl all die olympischen Götter mir meinen Willen. Euch aber hat schon ein Zittern ergriffen, die strahlenden Glieder, eh den Kampf ihr gesehen und des Kampfes entsetzliche Taten. Denn, so sag ich's heraus, und gewiss wäre dies auch geschehen, niemals wärt ihr auf eurem Wagen vom Blitzstrahl getroffen, heim zum Olympos gekehrt, dem Sitz der unsterblichen Götter.« So sprach er, und es murrten darüber Athene und Hera. Dicht saßen sie beieinander und sannen Böses den Troern. Ja, da verhielt sich Athene still und sagte rein gar nichts, wütend auf Vater Zeus, und wilder Zorn hielt im Griff sie. Heras Brust aber konnte den Zorn nicht fassen. Sie sagte: »Was für ein Wort, Kronide, du Schrecklichster, hast du gesprochen! Gut wissen ja auch wir, dass deine Kraft unbezwinglich, trotz dem Jammern, die da nahe uns, sie, die Lanzen bewehrten, die nun zugrund gehen sollen, ein schlimmes Schicksal erfüllend. Freilich enthalten wir uns des Kampfes, wie du es gebietest. Raten nur wollen wir den Argeiern, ihnen zum Nutzen, dass sie nicht alle zugrunde gehen, weil du ihnen zürnest.« Ihr antwortete Zeus, der Wolkenballer, und sagte: »Morgen wirst du noch stärker den übermächtigen Kronion sehen, falls du Lust hast, Hera, mit sanftem Kuhblick, o Herrin. Wir vernichtet das mächtige Heer der argeischen Krieger. Denn nicht er wird lassen vom Kampf der gewaltige Hektor, als sich dort bei den Schiffen erhebt der schnelle Pelide, an dem Tag, da der einst sie bei den Hecken der Schiffe um den gefallenen Patroklos kämpfen, in schrecklichster Enge. Denn so ist es bestimmt. Aber dir schenke ich keine Beachtung, wenn du zürnst, selbst dann nicht, wenn du zu den untersten Enden kämest von Erde und Meer, wo Japetos drunten und Kronos sitzen und weder an Helios Strahlen des Sohnes der Höhe sich erfreuen, noch an den Winden in Tartaros Kerker. Auch wenn du dich dorthin verirrst, so schert's keinen Deut mich, wenn du zürnst, denn hündischer ist kein Wesen, als du bist.« Sprach's, und es sagte nichts zu ihm Hera, die weiß an den Armen. In den Okeanos sank das strahlende Leuchten der Sonne und zog die schwarze Nacht hin über die fruchtbare Erde. Ungern sahen die Troer das Sinken des Lichts, den Achaiern aber brach dreifach erfleht und erwünscht die finstere Nacht an. Eine Versammlung der Troer hielt ab nun der strahlende Hektor, fort von den Schiffen sie führend am Ufer des strudelnden Flusses, auf freiem Platz, wo zwischen den Leichen der Boden hervorschien. Und sie stiegen herab von den Wagen und lauschten der Rede, die nun Hektor sprach, der Zeus Geliebte. Die Lanze, 11 Ellen lang, hielt er in der Hand, und vorne am Schafte blitzte die eherne Spitze, von einem Goldring umschlossen. Darauf stützte sich Hektor und sprach zu den Troern die Worte: »Hört mich, Troer und Dardaner und ihr Bundesgenossen! Jetzt dachte ich zu vernichten die Schiffe und alle Achaier und nach der winddurchwehten Ilios heim dann zu kehren. Doch zuvor kam das Dunkel, das jetzt die Argeier am meisten rettete und ihre Schiffe am Ufer des brandenden Meeres. Aber fügen wir uns jetzt der schwarzen Nacht und bereiten wir uns das Nachtmahl zu, und die Pferde mit den prächtigen Mähnen löst aus den Jochen der Wagen und streut ihnen hindern das Futter. Und aus der Stadt bringt Rinder und fettgemästete Schafe eilig und schafft auch Wein herbei, der so süß ist wie Honig, und aus den Häusern Brot und sammelt dazu Holz in Menge, dass die ganze Nacht bis zum rötlichen Schimmer des Morgens zahlreiche Feuer brennen, ihr Schein bis zum Himmel gelange, dass nicht selbst in der Nacht die hauptarmwaltenden Achaier sich aufmachen zur Flucht hin über des Meers breiten Rücken. Wahrlich, nicht kampflos, nicht friedlich sollen sie die Schiffe besteigen. Nein, so, dass mancher zu Hause noch das Geschoss zu verdauen hat, von einem Pfeil getroffen oder spitziger Lanze, wenn auf das Schiff er springt, dass auch einen andern es schaudert, gegen die Troer zu tragen, den tränenerweckenden Ares. In der Stadt sollen die Zeusgeliebten Herolde künden, dass die jungen Burschen und Greise ergraut an den Schläfen rings um die Stadt auf den gotterbauten Türmen sich lagern. Und von den zarten Frauen lass in den Wohnungen jede brennen ein mächtiges Feuer, und dauernd steh eine Wache, dass kein Trupp einfall in die Stadt, wenn die Krieger entfernt sind. So soll es sein, ihr mutigen Troer, wie ich es sage, und damit soll das Wort, das jetzt gedeihlich gesagt sein. Morgen verkünd ich das andere den pferdebezähmenden Troern. Inständig bet ich zu Zeus und den anderen Göttern und hoffe, wegzujagen die Hunde, hierher gebracht von den Keren, welche die Keren hergeführt auf den Schiffen den Schwarzen. Aber so werden wir während der Nacht uns selber bewachen. Morgen früh aber wollen wir mit Waffen gerüstet bei den bauchigen Schiffen scharfe Kampfwut erwecken. Sehen will ich doch, ob Tydeus Sohn Diomedes, der Starke, mich von den Schiffen zur Mauer zurückdrängt oder ich selbst ihn töte mit meinem Erz und die blutige Rüstung mir hole. Morgen kann er seinen Wert dann erweisen, ob er meiner Lanze standhält, wenn sie ihm naht. Doch unter den Ersten, so denk ich, wird er getroffen liegen und um ihn viele Gefährten, wenn die Sonne sich morgen erhebt. Wenn ich so gewiss doch unsterblich wäre und nicht alternd alle die Tage und geehrt wie geehrt wird Athene und wie Apollon, als der morgige Tag jetzt Unheil bringt den Argeiern. So sprach Hektor, und Beifall schrien ihm zu da die Troer, und sie lösten vom Joch die Pferde, die schweißüberströmten, banden sie fest mit Riemen am eigenen Wagen ein jeder. Rinder brachten sie aus der Stadt und gemästete Schafe eilig und schafften auch Wein herbei, der so süß ist wie Honig, und aus den Häusern Brot und sammelten Holz auch in Menge und brachten dar den Göttern vollendete Festhekatomben. Und den Fettdampf trugen vom Boden die Winde zum Himmel süßen, doch nicht genossen ihn die seligen Götter, wollten ihn nicht, da die heilige Ilios ihnen verhasst war, Priamos auch und das Volk des lanzentüchtigen Herrschers. Die aber saßen die ganze Nacht in der Schneise des Schlachtfelds, stolzen Muts, und Wachtfeuer brannten ihnen in Menge, wie wenn am Himmel die Sterne rings um den leuchtenden Mond sich zeigen, in strahlendem Glanz, wenn ohne Wind ist der Äther, und klar treten hervor alle Warten und ragenden Gipfel und die Schluchten, und oben reißt auf der unendliche Äther, und man sieht alle Sterne. Es freut sich im Herzen der Hirte. So viele Feuer zwischen den Schiffen und Fluten des Xanthos, die die Troer da brannten, leuchteten ihnen vor Troja. Tausend Feuer brannten in der Ebene, an jedem saßen 50 Mann im Schein des lodernden Feuers. Und die Pferde rupften Spelt und weißliche Gerste, standen bei ihren Wagen, harrend der thronenden Eos. Neunter Gesang. Die Gesandtschaft an Achilleus. Ihre Bitten. So denn hielten die Troer Wache. Doch die Achaier schlug Bestürzung in Bann, die Gefährtin schaurigen Flüchtens, und unerträgliche Trauer durchflutete alle die Besten. Wie zwei Winde das fischreiche Meer in Aufruhr versetzen, Boreas und der Zephyr, die beide von Thrakien her wehen, plötzlich aufgekommen. Zugleich gipfelt auf sich die schwarze Woge und spült viel Tang an, längs des Gestades der Salzflut. Also wurde der Mut in der Brust der Achaier zerrissen, doch der Atride, von großem Kummer betroffen im Herzen, ging hin und her und befahl den weithin tönenden Rufern, jeden einzelnen Mann zur Versammlung zu laden, namentlich, ohne zu schreien. Und er selbst mühte ab sich unter den Ersten. Die saßen in der Versammlung, betrübt. Agamemnon erhob sich, Tränen vergießend, so wie eine Quelle mit schwärzlichem Wasser, die ihr dunkles Wasser vom steilen Felsen herabgießt, so sprach dieser schwer stöhnend zu den Argeiern die Worte: Freunde, der Argeierführer, ihr und Berater, schlimm hat Zeus der Kronide verstrickt mich in schwere Verblendung, ach, der Grausame, der mir doch damals verbindlich versprochen, heimkehren würde ich erst, wenn Ilios Mauern gefallen. Doch nun beschloss er schlimmen Trug und zwingt mich nach Argos ruhmlos zurückzukehren, nachdem ich viel Kriegsvolk verloren. So also muß es wohl Zeus dem Übermächtigen lieb sein, der doch schon die Burgen vieler Städte zerstört hat und noch zerstören wird, denn seine Kraft ist die größte. Auf denn, befolgen wollen wir es alle, wie ich es sage. Ziehen wir auf den Schiffen zurück uns in unsere Heimat. Troja mit seinen breiten Straßen erobern wir nicht mehr. So sprach er. Doch die verstummten alle und schwiegen und saßen lange stumm, beklommen, die Söhne Achaias. Spät erst sprach Diomedes, der tüchtige Rufer, vor ihnen. »Mit dir zuerst muss ich streiten, Atride, dem nicht recht gescheiten, wie's, Herr, ja Brauch ist in der Versammlung, drum werde nicht zornig. Mir zuerst sprachst du ab die Kampfkraft vor den Achaiern, sagtest, ich sei ohne Kampfmut und Wehrgeist. Freilich, das alles ist den Argeiern bekannt, den Jungen wie auch den Alten. Dir gab nur eins von zweien, der Sohn des verschlagenen Kronos, durch des Zepters Macht in Ehren zu stehen vor allen. Kampfkraft aber gab er dir nicht, die mächtigste Stärke. O du Verrannter, wennst du denn wirklich die Söhne Achaias seien, so ganz ohne Kampfmut und Wehrkraft, wie du da redest? Doch wenn dich selber das Herz danach drängt, nach Hause zu kehren, ja, dann geh nur. Der Weg ist dir frei und dir liegen die Schiffe dicht am Meer, die dir von Mykene gefolgt sind, gar viele. aber die anderen bleiben, die haupthaarumwallten Achaier, bis wir Troja zerstören werden. Und wollten auch diese? Sollen zu Schiff sie doch fliehen ins liebe Land ihrer Väter. Ich und Sthenelos aber, wir kämpfen, bis wir das Ende Ilios endlich gefunden. Wir sind ja mit Gottes Geleit hier. Sprach's. Da jubelten alle ihm zu, die Söhne Achaias, tief beeindruckt vom Wort Diomedes, des Pferdebezähmers. Nestor stand auf nun, der Lenker der Rosse, und sagte zu ihnen: Tydeus Sohn, du bist außergewöhnlich stark auf dem Schlachtfeld und im Rat unter allen Altersgenossen der Beste. Keiner wird dir deine Rede bemängeln von allen Achaiern noch widersprechen. Den Hauptpunkt der Reden jedoch übergingst du. Freilich bist du noch jung und könntest zudem auch mein Sohn sein, jüngster von Geburt. Doch brauchst du vernünftige Worte vor der Argeier Fürsten, denn richtig hast du gesprochen. Doch auf, ich, der ich älter zu sein, als du mich darf rühmen, sage es offen und geh alles durch, und keiner missachtet mir mein Wort, auch nicht Agamemnon, der mächtige Herrscher. Ohne Sippe, ohne Gesetz, ohne Heimstatt ist jener, der nach dem grausigen Krieg sich sehnt im eigenen Volke. Aber fügen wir uns jetzt der schwarzen Nacht und bereiten wir uns das Nachtmahl zu. Die Wächter sollen ein jeder längs des gezogenen Grabens vor der Mauer sich lagern. Dies befehl ich den jungen Männern. Darauf dann, Atride, gehe du voran, denn der Fürstlichste bist du der Fürsten. Gib den Geronnten ein Mahl, denn zu deinen Pflichten gehört dies. Voll von Wein sind die Hütten, den dir die Schiffe Achaias täglich über das breite Meer von Thrakien herbringen. Dir obliegt die ganze Bewirtung, du herrschst über viele. Sind aber viele versammelt, so hör auf den, der den besten Rat zu geben vermag. Denn höchst Not tut allen Achaiern guter entschlossener Rat, da die Feinde nahe den Schiffen viele Wachtfeuer brennen. Wer könnte darüber sich freuen? Diese Nacht wird das Heer vernichten oder erretten. So sprach er. Und die hörten sehr gut ihm zu und gehorchten. Und mit ihren Waffen stürmten heraus nun die Wächter um den Nestorsohn Thrasymedes, den Hirten des Kriegsvolks, und um Askalaphos und Ialmenos, Söhne des Ares, um Meriones auch, Aphareus, Deipyros ferner, und um des Kreon-göttergleichen Sohn Lykomedes. 7 Führer der Wachen gab es, und jeglichem folgten 100 junge Männer mit langen Lanzen in Händen. Und in dem Raum zwischen Graben und Mauer saßen sie nieder, zündeten Feuer dort an und rüsteten jeder das Nachtmahl. Doch der Atride führte die Ältesten von den Achaiern alle zur Hütte und setzte ihnen ein üppiges Mahl vor, und sie streckten die Hände aus nach den Speisen vor ihnen. Aber als sie verscheucht ihr Verlangen nach Essen und Trinken, da begann ihnen als erster der Greis einen Plan zu entwickeln. Nestor, dessen Rat auch zuvor als der Beste ans Licht trat, wohlmeinend sprach der zu ihnen und sagte in der Versammlung: Ruhmreichster Atreus Sohn Agamemnon, Herrscher der Männer, dir wird gelten der Schluss meiner Rede, dir auch der Anfang. Bist du doch vieler Völker Herr und hat Zeus in die Hand dir Szepter und Satzung gelegt, dass du ihnen heilsamen Rat gibst. Drum musst du mehr als die anderen sagen ein Wort und drauf hören, uns auch erfüllen, wenn einen anderen der Mut dazu antreibt, das für das Gute erspricht. Doch bei dir bleibt die letzte Entscheidung. Ich aber will nun sagen, wie es mir am besten zu sein scheint. Denn einen besseren Gedanken als diesen wird keiner erdenken, wie ich ihn selber denke, schon einstmals, wie auch noch heute, seit jener Zeit, da du, Zeus Entsprossener, die Jungfrau Briseis trotz des Achilleus Zorn aus seiner Hütte hinwegnahmst, gar nicht nach unserem Sinn? Ich habe dir selber sehr dringend oftmals davon abgeraten, doch du gabst nach deinem Stolze und entehrtest den Besten, den selbst die Unsterblichen ehrten, nahmst du doch und behältst sein Ehrengeschenk. Doch auch jetzt noch, lasst uns dran denken, wie wir ihn versöhnen und umstimmen können, mit erfreuenden Gaben sowie mit gewinnenden Worten. Zu ihm sagte da Agamemnon, der Herrscher der Männer: Alter, nicht unwahr legtest du da mein verblendetes Handeln. Ja, ich war blind und leugne es nicht, es wiegt ja viel Kriegsvolk auf ein einzelner Mann, dem Zeus ist von Herzen gewogen, wie er jetzt diesen ehrend bezwang, das Volk der Achaier. Doch da verblendet ich war und unseligem Wahne vertraute, will einen Ausgleich ich schaffen und geben unendliche Buße. Vor euch allen möchte ich nun nennen die herrlichen Gaben. Drei Füße, sieben noch nicht gebrauchte, von Gold 10 Talente, 20 glänzende Kessel und pralle Pferde ein Dutzend, sieggekrönte, welche im Wettlauf Preise gewannen. Nicht wäre unbegütert der Mann, dem so vieles zuteil wird, und er wär auch nicht arm an Gold, dem Hocheingeschätzten, wie viel Siegespreise mir gebracht die einhufgen Pferde. Auch 7 Frauen geb ich, geschickt in trefflichen Werken, Frauen aus Lesbos, die, als er Lesbos die prangende einnahm, ich mir erkor, die an Schönheit das Frauengeschlecht übertrafen. Diese werd ich ihm geben, darunter die damals ich wegnahm, Briseis Tochter. Dazu leiste ich den mächtigen Eidschwur, dass ich nie ihr Lager bestieg, nie mit ihr mich vereinte, wie das zwischen den Menschen der Brauch ist, Männern und Frauen. All dies soll ihm sogleich jetzt bereitstehen, doch sollten die Götter später uns geben, des Priamos große Stadt zu zerstören, soll er sein Schiff mit Gold und Erzgerät reichlich befrachten, wenn er kommt und wir Achaier die Beute verteilen, dann erwähl er sich selber noch 20 troische Frauen, die nur Helena, die Argeerin, aussticht an Schönheit. Sind wir zurück im archaischen Argos, dem Euter des Fruchtlands, mag er mein Schwiegersohn sein, ich ehr ihn dann gleich dem Orestes, der mir als Spätgeborener aufwächst in blühender Fülle. Und 3 Töchter habe ich im festgefügten Palaste, die Chrysothemis, Iphianassa und Laodike. Eine davon führ er heim nach eigener Wahl, ohne Brautkauf, in des Peleus Haus. Dazu geb ich erfreuliche Gaben, viele, so viele wie nie noch ein Mann seiner Tochter gegeben. Und 7 dicht bevölkerte Städte will ich ihm schenken. Kardamyle, Enope und auch die grasreiche Hira, Pherai, hochheilig, und mit tiefen Wiesen Anteia und die schöne Aipeia und Pedasos Reben gesegnet. Alle sind nahe am Meer, an der Grenze der sandigen Pylos. Und darin wohnen Männer, reich an Schafen, an Rindern, die mit Geschenken ihn ehren werden wie eine Gottheit und unter seinem Szepter ihm fette Steuern entrichten. Dies würde ich ihm erfüllen, sobald er aufgibt sein Zürnen. Zähm er sich denn. Nur Hades ist hart und nicht zu erweichen, drum hassen ihn auch die Menschen von allen Göttern am meisten. Und er ordne sich unter, soweit ich an Macht und an Würde königlicher denn er und höheren Alters mich rühme. Nestor erwiderte ihm, der Gerenier, der Lenker der Rosse: Ruhmreichster Atreus Sohn Agamemnon, Herrscher der Männer, nicht verächtliche Gaben gewährst du dem Herrscher Achilleus. Auf, lasst uns ausgewählte Männer entsenden, die eiligst hin zur Lagerhütte gehen des Peliden Achilleus, Oder wohlan, ich erwähle sie selbst, und die mögen folgen. Phoinix, der Zeusgeliebte, gehe voran als der Führer, drauf folge Ajas, der Große und der Edle Odysseus, und von den Herolden dann Odios und Eurybates. Bringt für die Hände nun Wasser, gebietet gesammelte Stille, dass wir zu Zeus, dem Kroniden, beten, ob er sich erbarme. Sprach's, und ihnen allen gefiel der geäußerte Vorschlag. Alsbald gossen die Herolde Wasser über die Hände, Jünglinge füllten bis zum Rand mit dem Trunke die Krüge, teilten in sämtliche Becher zum Weiguss aus erste Tropfen. Als sie gespendet und ganz nach Herzenslust dann getrunken, brachen sie auf aus der Hütte des Atreus-Sohns Agamemnon. Denen trug nachdrücklich Nestor noch auf, der Lenker der Rosse, einem jeden mit Blicken bedeutend, besonders Odysseus, zu versuchen, umzustimmen den edlen Peliden. Beide schritten das Ufer entlang des laut tosenden Meeres, innig zum Erdbeweger betend, dem Erdenerschüttrer, dass sie leicht überzeugten den stolzen Sinn des Achilleus. Als sie die Hütten und Schiffe der Myrmidonen erreichten, fanden sie ihn, wie sein Herz er am hellen Klange der schönen, kunstvollen Leier erfreute, daran ein silberner Steg war, von ihm erbeutet, als er vernichtet Aethions Feste. Mit ihr erfreut er sein Herz, sangen die rühmlichen Taten der Helden. Patroklos aber, allein und schweigend, saß ihm gegenüber, wartend, wann Ajakos Enkel einstellen würde sein Singen. Beide kamen nun näher, voran schritt der edle Odysseus, und sie traten vor ihn. Verdattert fuhr auf da Achilleus, in der Hand noch die Leier, vom Sitz, auf dem er gesessen. So auch stand Patroklos auf, als er die Männer erblickte. Beide hieß nun willkommen der schnelle Achilleus und sagte, seid mir gegrüßt. Ja, als Freunde kommt ihr, ja mir höchst gelegen, die ihr mir, ob ich auch zürne, die Liebsten seid der Achaier. Sprach's und führte hinein sie ins Innere, der edle Achilleus, und ließ sie niedersitzen auf Stühlen und purpurnen Decken. Und zu Patroklos sprach er gleich, der nahe dabei stand, stell einen größeren Mischkrug, Sohn des Menoitios, auf nun, misch einen stärkeren Wein und fülle einem jeden den Becher, denn diese sind als die liebsten Männer jetzt meine Gäste. Sprach es. Patroklos aber gehorchte seinem Gefährten. Und Achill stellte hin die Fleischbank im Scheine des Feuers, legte das Rückenstück drauf eines Schafes und einer fetten Ziege und eines Mastschweins Rücken, triefend von Sauschmalz. Und ihm hielt's Automedon, der edle Achilleus, zerlegte es und schnitt treffliches klein und steckte es alles auf Spieße. Patroklos, gottgleich, schürte das Feuer zu mächtiger Flamme. Als das Feuer herabgebrannt und die Glut war erloschen, legte Achill die Holzkohle aus, streckte drüber die Spieße, hob auf Stützsteine sie und streute göttliches Salz drauf. Als er es gebraten und ausgelegt auf Anrichtetische, nahm nun Patroklos auf das Brot und verteilt es in schönen Körben auf dem Tisch. Doch das Fleisch verteilte Achilleus. Der setzte sich gegenüber dem göttergleichen Odysseus an der anderen Wand und wies Patroklos an, den Gefährten erst den Göttern zu opfern. Ins Feuer warf dieser die Gaben. Und sie streckten die Hände aus nach den Speisen vor ihnen. Aber als sie verscheucht ihr Verlangen nach Essen und Trinken, nickte Ajas dem Phoinix zu. Das bemerkte Odysseus, füllte den Becher mit Wein und prostete zu dem Achilleus. Gruß dir, Achilleus. Es mangelt uns nicht am gebührenden Mahle. weder in der Hütte des Atreus-Sohns Agamemnon, noch auch jetzt bei dir, denn viel Herzerfreuendes gibt es hier zum Schmaus. Doch nicht steht der Sinn uns nach leckerer Speise, sondern ein großes Leid, du Zeus-Genährter, vor Augen sind wir in Furcht. Ob die gut überdeckten Schiffe wir retten oder zugrund gehen, ist fraglich, wenn du nicht mit Kampfkraft dich wappnest. Denn nah an Schiffen und Mauer schlugen ihr nächtliches Lager auf die tapferen Troer und ruhmvollen Bundesgenossen. Viele Feuer zündeten an sie im Heer, und sie werden, sagen sie, nicht mehr sich zügeln, nein, stürmen die Schiffe, die Schwarzen. Zeus der Kronide lässt ihnen günstige Zeichen erscheinen durch seinen Blitz, und Hektor im Hochgefühl seiner Tatkraft wütet entsetzlich, vertrauend auf Zeus, und zeigt keine Achtung vor den Menschen und Göttern. Ein heftiges Rasen beherrscht ihn, und er betet, dass eiligst erscheine das göttliche Frühlicht, denn er droht, von den Schiffen zu hauen, die Spitzen der Hecke und sie selbst zu verbrennen in heftigem Feuer, dann aber bei ihnen zu erschlagen, gescheucht vom Rauch, die Achaier. Dieses fürchte ich schrecklich im Sinn. Es möchten die Götter, was er da androht, erfüllen, und uns sei bestimmt dann, vor Troja hin zu sterben, fern vom rossenährenden Argos. Drum auf, wenn du gedenkst, wenn auch spät erst, die Söhne Achaias, die Erschöpften, zu retten aus dem Kampflärm der Troer. Reuen wird es dich selbst hinterher, und da ist kein Mittel für geschehenes Unheil Heilung zu finden. Weit eher sei drauf bedacht, wie den Unglückstag du den Danaern abwehrst. Lieber, denk doch daran, was Peleus, dein Vater, dir auftrug, damals, als er aus Phthia dich schickte zu Agamemnon. Kind, es werden den Sieg dir verleihen Athene und Hera, wenn sie es wollen. Du jedoch zügle dein hitziges Wesen in deiner Brust, denn liebenswürdige Art ist stets besser. Lass ab vom unheilstiftenden Streit, damit dich noch höher ehren die Argeier, die Jungen wie auch die Alten. So schärfte eines der Greis, du vergisst es. Aber auch jetzt noch höre auf, entsag dem kränkenden Zorn. Agamemnon bietet dir Gaben zum Ausgleich, sobald du aufgibst dein Zürnen. Aber wohlan, so hör es von mir, ich will dir erzählen, wie viele Gaben dir in seiner Hütte versprach Agamemnon. 3 Füße, 7 noch nicht gebrauchte, von Gold 10 Talente, 20 glänzende Kessel und pralle Pferde, 1 Dutzend, sieggekrönte, welche im Wettlauf Preise gewannen. Nicht wäre unbegütert der Mann, dem so viel zuteil wird, und er wär auch nicht arm an Gold, dem Hocheingeschätzten. Wie viel Agamemnons Pferde im Wettlauf Preise gewannen. 7 Frauen auch gibt er, geschickt in trefflichen Werken, Frauen aus Lesbos, die, als du Lesbos die Prangende einnahmst, er sich erkor, die an Schönheit das Frauengeschlecht übertrafen. Diese wird er dir geben, darunter, die damals er wegnahm, Briseus Tochter. Dazu leistet er den mächtigen Eidschwur, dass er niemals ihr Lager bestieg, nie mit ihr sich vereinte, wie es ja üblich ist, o Herr, zwischen Männern und Frauen. All dies soll dir sogleich jetzt bereitstehen. Doch sollten die Götter später uns geben, des Priamos große Stadt zu zerstören, sollst du dein Schiff mit Gold und Erzgerät reichlich befrachten, wenn du kommst und wir Achaier die Beute verteilen. Dann erwähl du dir selber noch 20 troische Frauen, die nur Helena, die Argeierin, aussticht an Schönheit. Sind wir zurück im archaischen Argos, dem Euter des Fruchtlands, magst du sein Schwiegersohn sein, Er ehrt dich dann gleich dem Orestes, der ihm als Spätgeborener aufwächst in blühender Fülle. Und drei Töchter hat er im festgefügten Palaste, die Chrysothemis, Iphianassa und Laodike. Eine davon führe heim nach eigener Wahl, ohne Brautkauf in des Peleus Haus. Dazu gibt er erfreuliche Gaben, viele, so viele wie nie noch ein Mann seiner Tochter gegeben. Und sieben dicht bevölkerte Städte will er dir schenken, Kardamyle, Enope sowie die grasreiche Hira, Pherai hochheilig und mit tiefen Wiesen Anteia und die schöne Aipeia und Pedasos Reben gesegnet. Alle sind nahe am Meer, an der Grenze der sandigen Pylos, und darin wohnen Männer reich an Schafen, an Rindern, die mit Geschenken dich ehren werden wie eine Gottheit und unter deinem Szepter dir fette Steuern entrichten. Dies würde er dir erfüllen, sobald du aufgibst dein Zürnen. Doch wenn dir der Atride zu sehr im Herzen verhasst ist, er mitsamt seinen Gaben, erbarme du dich doch der anderen, schwer im Lager bedrängten Achaier, die wie einen Gott dich ehren werden. Den größten Ruhm gewinnst du bei ihnen. Jetzt könntest Hektor du fassen, käm er dir doch sehr nahe in seinem tödlichen Rasen, da keiner, so wähnt er, ihm gleich sei unter den Danaern, allen, die hierher brachten die Schiffe. Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Zeus Spross, Sohn des Laertes, erfindungsreicher Odysseus, unbedingt gilt's, frei herauszusagen das Wort ohne Rücksicht, grad so, wie ich es denke und wie es sich auch wird erfüllen, dass ihr nicht weiter bei mir ertönen lasst euren Lockruf. So wie die Pforten des Hades ist nämlich jener verhasst mir, der das eine im Sinn verbirgt und ein anderes ausspricht. Ich aber will nun sagen, wie es mir am besten zu sein scheint. Nicht wird mich, mein ich, der Atreus-Sohn Agamemnon bereden und auch sonst kein Danaer, da ja der Dank dafür ausblieb, dass ich Tag aus, Tag ein die feindlichen Männer bekämpfte. Gleiche Beute erhält, wer sich drückt und wer tollkühn im Kampf steht, in gleicher Wertschätzung steht der Feige und der Beherzte. Ob einer müßig, ob tatenreich, für beide heißt's sterben. Keinen Gewinn trug's mir ein, dass ich Leiden im Herzen erduldet und dabei immer mein Leben setzte aufs Spiel, um zu kämpfen. Wie eine Vogelmutter den unflüggen Nestlingen Nahrung zuträgt, welche sie findet, und schlechter geht es ihr selber, so hab auch ich verbracht schon viele schlaflose Nächte und viele blutige Tage durchgestanden im Kampfe, mit den Männern kämpfend um ihrer Gattinnen willen. Schon 12 Städte der Menschen habe zu Schiff ich verwüstet, aber zu Fuß, so sage ich, 11 in der scholligen Troja. Aus diesen allen habe ich Kleinode, viele und prächtige mir erbeutet und alle gebracht Agamemnon, des Atreus Sohn. Und der, hinten bleibend bei den Schiffen, den Schnellen nahm es und weniges nur verteilt er, doch vieles behielt er. Andres jedoch gab er Ersten und Fürsten als Ehrengeschenke. Denen liegt das gesichert. Das ihnen, nur mir von allen Achaiern nahm er's und hat die herzerfreuende Gattin. So schlaf er lustvoll bei ihr. Warum aber müssen kämpfen mit Troern die Argeier? Warum führte her das versammelte Kriegsvolk Atreus Sohn etwa nicht der lockigen Helena wegen? Lieben denn die Atriden allein von den sterblichen Menschen ihre Frauen, wo ein Mann doch, der gut und verständig, die seine liebt und sich um sie kümmert, so wie auch ich denn von Herzen jene liebte obgleich mit dem Speer sie im Kampf war erbeutet. Nun, da er das Geschenk mir genommen und so mich betrogen, lass er mich unbehelligt. Ich kenn ihn zu gut. Nichts erreicht er. Nein, Odysseus, mit dir und den anderen Fürsten denk nach er, wie von unseren Schiffen er abwehrt das feindliche Feuer. Wahrlich, sehr viel hat er schon geleistet, ohne mein Zutun, hat schon die Mauer gebaut und davor einen Graben gezogen, einen breiten und großen und eingerammt spitzige Pfähle. Gleichwohl vermag er die Kraft des männermordenden Hektor nicht zu hemmen. Als ich noch kämpfte bei den Achaiern, wagte er nie, eine Schlacht zu entfesseln fern von der Mauer, Hektor. Nein, bis zum skäischen Tor kam er nur und zur Eiche, wo er mir allein einst sich stellte und knapp nur davonkam. Nun aber, da ich nicht kämpfen will mit dem göttlichen Hektor, wirst du, wenn morgen dem Zeus ich und allen Göttern geopfert und gut beladen die Schiffe und dann ins Meer sie gezogen, sehen, wenn Lust du dazu hast und solches dich kümmert, wie auf dem fischreichen Hellespontos ganz in der Frühe hin meine Schiffe gleiten mit emsig rudernden Männern. Gibt aber glückliche Fahrt der ruhmvolle Erdenerschütterer, könnt ich am dritten Tag in die schollige Phthia gelangen. Reichen Besitz ließ ich dort, als ich zum Unglück hierher fuhr. Dazu will ich von hier noch Gold und rötliches Erz mir, schön gegürtete Frauen und gräulich schimmerndes Eisen mitführen, so viel ich erlost. Das Geschenk nur, das er gegeben, nahm er mir wieder gewaltsam, der mächtige Fürst Agamemnon, Atreus Sohn. Dem richt alles aus, so wie ich es auftrag, öffentlich, dass auch die andern Achaier darüber ergrimmen, wenn er womöglich noch einen, der danach hofft, so zu prellen, immer mit Unverschämtheit gewappnet. Und nicht wird er wagen, hundsfeig, wie er nun einmal ist, mir ins Antlitz zu blicken. Nie mehr werd ich ihm raten, geschweige tatkräftig helfen. Schon einmal hat er mich nämlich verletzend getäuscht. Doch nie wieder kann er mit Worten mich narren. Genügen soll's ihm. Nein, von mir aus fahre er hin. Denn ihm nahm den Verstand weg Zeus, der Berater. Seine Geschenke sind mir verhasst, sie bedeuten mir gar nichts. Selbst wenn er mir auch 10, ja 20-mal so viel gäbe, als was er jetzt besitzt, und wenn noch anderes hinzukäme, oder so viel in Orchomenos eingeht, oder in Theben, dem Ägyptischen, wo in den Häusern der meiste Besitz liegt, 100-torig ist es. Durch jedes einzelne können 200 Männer mitsamt den Pferden und Wagen hinausziehen, und gäb er mir auch so viel wie Sand und Staubkörner liegen, könnte auch so Agamemnon nicht mehr das Herz mir bereden, bis er nicht gänzlich mir abgebüßt die schmerzliche Kränkung. Mit einer Tochter Agamemnons vermähl ich mich niemals, stritte sie auch mit der goldenen Aphrodite an Schönheit und täte gleich sie's an Fertigkeit der strahlenden Pallas. Auch so nähm ich sie nicht. Er erwähle einen anderen Achaier, einen, der zu ihm passt und der von höherem Rang ist. Denn bewahren die Götter mich und gelang ich nach Hause, wird mir dann Peleus schon selbst gewiss eine Gattin erlesen. Viele achaische Frauen gibt es in Hellas und Phthia, Töchter der vornehmsten Fürsten, die die Städte beschirmen. Von denen mache ich, welche ich will, zu meiner Gemahlin. Dort aber sehnte gar oft mein mannhaftes Herz sich zu freien, eine eheliche Gattin und passende Lagergenossin, und zu genießen die Güter, die Peleus der Greise erworben. Denn nichts wiegt mir auf das Leben, weder die Schätze, welche die dicht besiedelte Ilios barg, wie sie sagen, früher im Frieden, bevor die Söhne Achaias erschienen, noch so viel die steinerne Schwelle des Schützen im Innern einschließt, des Phoibos Apollon in der felsigen Pytho. Denn wohl lassen sich Rinder und fette Schafe erbeuten, Dreifußkessel und Pferde mit Falbenhäuptern gewinnen, doch der Odem des Menschen, das Wiedererkehre, ist weder greifbar noch fangbar, sobald er verließ das Gehege der Zähne. Denn meine Mutter, die Göttin, die silberfüßige Thetis, sagt, das zwiefache Lose mich führen zum Eintritt des Todes. Bleibe ich hier und kämpf weiter um die Feste der Troer, ist mir verloren die Heimkehr, doch ewig wird mir der Ruhm sein. Kehr ich hingegen nach Hause, ins liebe Land meiner Väter, ist mir verloren der edle Ruhm, doch wird mir auf lange dauern das Leben, nicht schnell das Ziel des Todes mich erreichen. Doch auch den anderen möchte ich zuredend raten, nach Hause abzufahren. Denn nicht mehr werdet ihr finden der steilen Ilios Ende. Denn Zeus, der weithin donnert, hält mächtig seine Hand über sie und voll Zuversicht ist ihr Kriegsvolk. Ihr aber geht nun und richtet den ersten Männern Achaias offen die Botschaft aus, denn das ist das Vorrecht der Alten, dass sie einen anderen Plan, einen besseren, erdenken, der ihre Schiffe rette und auch das Volk der Achaier bei den bauchigen Schiffen. Nicht umsetzbar ist ja jener, den sie sich jetzt erdacht, da grollend ich mich zurückzog. Phoenix jedoch bleibe hier bei uns und lege sich schlafen, dass er zu Schiff mir folge ins liebe Land unserer Väter morgen, wenn er denn will. Mit Zwang aber nehm ich ihn nicht mit. So sprach er. Doch die verstummten alle und schwiegen, von der Rede verstört, denn sein Nein war gewaltig gewesen. Spät erst sprach Phoenix zu ihnen, der greise Lenker der Pferde, weinenden Augs, denn er fürchtete sehr für der Danaer Schiffe. Wenn du denn wirklich die Heimkehr im Sinn hast, stolzer Achilleus, und auch keinesfalls abwehren willst von den Schiffen, den Schnellen, das vernichtende Feuer, da Zorn dein Gemüt hat befallen, wie nur könnte ich dann ohne dich, liebes Kind, hier verbleiben, ganz allein? Mich gab zum Begleiter dir Peleus, der greise Lenker, als er aus Phthia zu Agamemnon dich sandte, fast noch ein Kind, nicht erfahren im Krieg, der jedermann gleich trifft, noch auch in der Versammlung, wo sich die Männer hervortun. Drum gab er mich dir zur Seite, um dich das alles zu lehren. Redner von Worten zu sein, sowie Vollbringer von Taten. Also möchte ich dann ohne dich, liebes Kind, nicht verbleiben, selbst nicht angenommen, ein Gott persönlich verspräch mir, abzuschaben das Alter und Jugend frisch mich zu machen, so wie zuerst ich Hellas verließ, das Land schöner Frauen, fliehend den Streit mit dem Vater, dem Ormeniden Amyntor, der mir heftig zürnte wegen der schönhaarigen Kebse, die er selber liebte, die eigene Gattin entehrend, meine Mutter. Die flehte ständig mich an bei den Knien, doch zu beschlafen die Kebse zuvor, dass der Greis ihr verleide. Ihr gehorcht ich und tat's. Sogleich schöpfte Argwohn mein Vater, fluchte heftig auf mich und rief an die verhaßten Erinnien, dass er sich nie einen lieben Sohn setze auf seine Knie, welcher von mir gezeugt. Und die Götter erfüllten die Flüche, der unter Erden, der Zeus und die furchtbare Persephoneia, da fasste ich den Gedanken, mit scharfem Erz ihn zu töten. Doch der Unsterblichen einer hemmte das Zürnen und gab mir zu bedenken den Ruf im Volk und die Schmähsucht der Menschen, dass ich nicht Vatermörder hieße bei den Achaiern. Da aber ließ ich mein Herz durchaus nicht zwingen, noch länger mich im Hause herumzutreiben des zürnenden Vaters. Ja, da versuchten Verwandte und Vettern, die rings um mich wohnten, dringend mit Flehen mich zurückzuhalten dort in den Hallen, und viele feiste Schafe und Hornvieh mit schleppenden Schritten schlachteten sie, und viele vom Fette strotzende Schweine senkten sie ab und spannten sie aus an der Glut des Hephaistos, und viel Wein ward gezecht aus den tönernen Krügen des Alten. Während 9 Nächten legten sie nahe bei mir sich zur Ruhe, lösten sich ab beim Wachen, und niemals erlosch da das Feuer, eines am Tor in der Halle des gut umfriedeten Hofes und das andere im Vorhaus vor meines Schlafgemachs Türe. Doch als nun die 10. finstere Nacht mir heraufkam, da erbrach ich die festgefügte Türe der Kammer, schlich hinaus mich und übersprang die Mauer des Hofes, unentdeckt von den wachenden Männern und dienenden Frauen, flüchtete dann in die Ferne, durchs weit sich dehnende Hellas, und gelangte zur scholligen Phthia, der Mutter der Schafe, zu dem Herrscher Peleus, der gütig und herzlich mich aufnahm und mich liebte, so wie ein Vater den einzigen Sohn liebt, der ihm spät geboren als Erbe großen Besitzes. Und er machte mich reich und verlieh mir viel Volk, und ich wohnte in Phthias fernem Grenzland als der Dolope-Herrscher. Dich machte ich zum Mann, der du bist, göttergleicher Achilleus, und liebte dich von Herzen. Du wolltest ja mit keinem andern weder zum Gastmahl gehen noch essen daheim in den Hallen, ehe ich dich nicht auf meine Knie gesetzt und gesättigt mit dem Fleisch, das ich vorschnitt für dich, und dem Wein, den ich reichte. Oftmals hast du den Rock an der Brust mit Wein mir befeuchtet, den du herausgesprudelt nach leidiger Unart des Kindes. So hab sehr viel ich erlitten für dich und viel auch gemüht mich, das bedenkend, dass einen eigenen Spross mir die Götter nicht gewähren wollten. Zum Sohn göttergleicher Achilleus macht ich dich mir, dass einst du mir wehrtest schmähliches Unheil. Deshalb bezähme, Achilleus, dein stolzes Herz. Nicht geziemt sich, dass du so herzlos bist. Zu erweichen sind selbst auch die Götter, denen noch größer die Macht, die Herrlichkeit und die Gewalt ist. Auch die lassen mit Rauchopfern sich und sanften Gebeten Weihguss und Fettdampf umstimmen von den sterblichen Menschen, die da bitten, wenn einer zu weit ging und sich verfehlte. Denn da sind auch die Reuebitten des großen Zeus' Töchter, lahm und verrunzelt und scheu beidäugig blickend zur Seite, die denn auch sorgend her hinter Ate gehen, der Verblendung. Ate aber ist kräftig und flink zu Fuß, darum läuft sie allen voraus und betört, da schneller als alle die Menschen all überall. Die Reue bitten heilen es später. Wen nun Scheu ergreift vor den Töchtern des Zeus, wenn sie nahen, diesem nützen sie viel und erhören ihm seine Gebete. Wo aber einer sie ablehnt und gar mit Sturheit zurückweist, da gehen sie denn hin zu Zeus Kronion und bitten, dass ihm die Ate folge, damit durch Schaden er büße. Drum, Achilleus, erweise auch du den Töchtern Kronions Ehre, die auch den Sinn von andern Tapferen umstimmt. Wenn er nicht Gaben dir böte und andere verhieße für später, Atreus Sohn, sondern hitzig stets weiter im Zürnen verharrte, nicht würde ich dir dann raten, abzulegen den Ingrim und den Argeiern zu helfen, so sehr danach sie sich sehnen. Nun aber gibt er vieles sofort, und anderes verspricht er, und hat zu bitten ausgesandt die trefflichsten Helden, die er erkor im achaischen Heer, und die auch dir selber von den Argeiern die liebsten. so mach ihre Red nicht zu Schanden, nicht ihren Gang. Zuvor war dein Grollen nicht zu verargen. Also hören wir von den Männern der Vorzeit erzählen, den Heroen, so oft ein heftiger Zorn einen ankam. Zugänglich waren sie für Gaben und umzustimmen mit Worten. An dies Ereignis denk ich seit langem, nicht erst seit neulich, wie es war, und will's vor euch allen, den Freunden, berichten. Da kämpften die Kureten und kampferprobten Aitoler um die Stadt Kalydon und raubten einander das Leben, die Aitoler zum Schutz Kalydons, der lieblich gelegenen, die Kureten dürstend danach, sie im Krieg zu vernichten. Denn jenen schickte die goldenthronende Artemis Drangsal, zürnend, weil ihr nicht Erstlingsopfer im Winkel des Saatfelds Eunois gebracht. Hekatomben speisten die anderen Götter, ihr nur opfert er nicht, der Tochter des großen Kronion, ob er's vergaß oder ob mit Vorsatz, schwer war er verblendet. Sie aber, schützender Pfeile, schickte ergrimmt ein gewaltiges Untier daher, einen wilden Keiler mit blitzenden Hauern, der gar übel zu wüten pflegte im Saatfeld des Eunois. Viele große Bäume riss er aus und warf sie zu Boden samt den Wurzeln und samt dem üppigen, prächtigen Kernobst. Ihn brachte Eunois Sohn Meleagros schließlich zur Strecke, der aus vielen Städten Jäger und Hunde herbeirief, denn gewiss hätt er's nie bezwungen mit wenigen Männern, dieses Untier, das viele geschickt auf den leidvollen Holzstoß. Artemis aber schuf viel Kampflärm um ihn und Gekreische um den Kopf des Keilers und seine borstige Schweinshaut zwischen den Kureten und muterfüllten Aitolern. Zwar, solang Meleagros, der Ares Geliebte, noch kämpfte, so lang erging den Kureten es schlimm, sie vermochten da draußen vor der Mauer sich nicht zu behaupten, so zahlreich sie waren. Doch als nun Meleagros ergriff der Zorn, der auch andern schwellen lässt in der Brust den Sinn, so verständig sie denken, ja, da lag er im Zorn auf die eigene Mutter Altaja an Kleopatras Seite seiner schönen Gemahlin, Tochter Marpessas, der schön schlankfüßigen Euenos-Tochter und des gewaltigen Idas, des stärksten Erdenbewohners seiner Zeit, der selbst gegen Phoibos Apollo und den Herrscher seinen Bogen ergriff, der Frau, der schön schlankfüßgen wegen. Die pflegten damals im Hause Vater und waltende Mutter Alkyone mit Namen zu nennen, weil ihre Mutter Alkyones des klagreichen Eisvogels Schicksal erduldend jammerte, da sie entraffte der Ferntreffer Phoibos Apollon. Bei dieser lag Meleagros, kränkenden Zorn in sich fressend, zürnend wegen der Flüche der Mutter, die zu den Göttern inständig hatte gefleht im Leid um des Bruders Ermordung. Oft schlug sie auch mit den Händen die vielernährerin Erde und rief Hades an und die furchtbare Persephoneia, auf die Knie gesunken, ihr Kleid mit Tränen benetzend, ihren Sohn zu töten. Erinnys, im Finsteren wandelnd, unversöhnlichen Herzens, hört sie aus Erebos Tiefe. Bald erhob sich um Kalydons Tore Lärm und Getöse, als da die Kureten die Türme beschossen. Aitoliens Älteste flehten ihn an, sie entsandten die vornehmsten Priester, dass er doch komme und helfe, ihm große Beschenkung verheißend. Wo am fettesten prangt Kalydons der lieblichen Ebene, da sollte er sich ein wunderschönes Landgut erwählen, 50 Morgen groß, und davon sich die Hälfte als Rebland abstecken und die andere Hälfte als baumfreies Pflugland. Inständig baten ihn auch Eunos, der greise Lenker der Pferde. Hin trat er auf die Schwelle des hochüberdachten Gemaches, rüttelte an der verriegelten Tür und beschwor Meleagros. Viel auch flehten die Schwestern ihn an und die waltende Mutter. Der aber weigerte sich nur noch mehr und fiel die Gefährten, die ihm am nächsten waren und die liebsten von allen. Doch konnten sie auch so nicht das Herz in der Brust ihm bereden, bis der Geschosse Hagel die Kammer traf und die Türme schon die Kureten erstiegen, die Stadt in Asche zu legen. Den Meleagros beschwor da die schön gegürtete Gattin unter Jammern und zählte ihm auf all die Not und das Elend, das die Menschen heimsucht, wenn ihre Stadt wird erobert. Sie erschlagen die Männer und Feuer brennt nieder die Städte, andere verschleppen die Kinder und tiefgegürteten Frauen. Da wurde ihm erschüttert das Herz, als die Gräuel er hörte, und sogleich ging er und tauchte ein in die strahlende Rüstung. So wehrte dieser ab den Aitolern, den Tag des Verderbens hörend aufs eigene Herz. Dem enthielten sie vor die so vielen köstlichen Gaben, doch selbst auch so wehrte ab er das Unheil. Du aber denk mir nicht solches im Sinn und lass dich vom Daimon nicht verleiten, mein Lieber. Es wäre nämlich weniger rühmlich, erst wenn sie brennen, den Schiffen zu helfen. Nein, für die Gaben komme, denn dann ehren dich wie einen Gott die Achaier. Doch weist die Gaben du ab, eh zu mörderischem Kampfe du ausziehst, würdest du minder geehrt, selbst wenn den Feind du zurückschlägst.